Mein heutiger Gast, Gary Bruno Schmidt, ist wie gesagt Quantenphysiker. Seine PhD schrieb er 1977 und anerkannter Psychotherapeut in der Schweiz, analytischer Psychologe. Er studierte am C.G. Jung-Institut und schloss dort 1988 ab. Psychotherapeutische Praxis in Zürich seit 1988 mit Behandlung sämtlicher psychologischer und psychiatrischer Krankheitsbilder. Medizinischer Hypnosetherapeut seit 1992 mit Schwerpunkt Selbstheilung. Ausbilder und Supervisor der Schweizerischen Ärztegesellschaft für medizinische Hypnose, SMSH, mit Leitung einer Regionalgruppe in Zürich. Und psychiatrische Forschung und klinische Arbeit mit Schwerpunkt Psychose und Psychosomatik. Hallo Gary, freut mich sehr, dass Hallo. Wir heute sprechen und dass du heute mein Gast bist. Das ist eine sehr beeindruckende Bio. Und das ist jetzt nur ein Auszug natürlich. Und du hast natürlich auch viele Bücher geschrieben und mir einige deiner Papers auch geschickt und Auszüge aus deinen Büchern. Und ich habe mich da so ein bisschen eingelesen. Und wir werden heute vor allem über deine Theorie zur Bewusstseinsbildung sprechen, die ich faszinierend finde, und ich habe noch nie sowas eigentlich gehört irgendwo. Aber du hast ja wirklich einen, wie ich schon angedeutet habe, interessanten Werdegang. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du warst ursprünglich, studiertest du Medizin, warst aber auch gut in Mathematik und dann bist du irgendwie auf die Naturphilosophie, Physik gestoßen? Ja, ich habe angefangen in Medizin und das war primär, also in den USA. Man hört für meinen Akzent, dass ich ursprünglich aus den USA komme. Mein Vater war aus Hausach im Schwarzwald, Mutter aus Prag und zu Hause sprachen die nur Englisch. Ja, Pre-Med, und als Pre-Med muss man irgendein Fach als Hauptfach nehmen. Ich habe dann Mathematik gewählt und gesehen, ja, Mathematik und Physik, das finde ich spannend. Und als ich fertig war mit dem Bachelor in Mathematik, ich habe gesehen, die Mediziner, die haben so wenig Mathe. Und ich möchte weitergehen Richtung so Physik, damals ursprünglich sogar Kernphysik, weil die Physik ist, oder früher hieß Naturphilosophie und ist immer noch eine Art Naturphilosophie. Und das hat mich dann, so auf von dem richtigen Weg Medizin weg, habe doktoriert dann als Physiker und im Rahmen von meinen Postdocs bin ich dann zur Medizin zurück. Aha, also war der jetzt Medizin zuerst oder jetzt habe ich nämlich irgendwie da den Fall? Medizin war Pre-Med. Okay. Pre-Med mit Hauptfach Mathematik. Okay, den Begriff kenne ich nicht. Ja. Und dann bist du am Ende bei der Physik gelandet, doch? Ja. Doch. Und dann ging es aber noch weiter, ne? Also dann kamst du ja in die Schweiz an das C.G. Jung-Institut, oder wie kam es dann zu dieser Entwicklung? Ja, das ist ein bisschen crazy. Aha. Also nach der Promotion, ich habe gemerkt, ich rede lieber über die persönlichen Probleme als die physikalischen Probleme mit meinen Kollegen. Ich dachte, okay, jetzt studiere ich Medizin. In Boulder, Colorado hatte ich einen Postdoc und ich dachte, okay, in Denver werde ich Medizin machen. Aber vorher hatte ich ein Fulbright, das ist ein DAAD-Stipendium für Deutschland, und hat viel Angebote bekommen für Postdocs, so nach der Doktorierung. Dann dachte ich, ja, okay, ich gehe ein paar Monate nach Berlin, weil Berlin ist eine coole Stadt, damals hat die Mauer rundherum, und das habe ich ein bisschen verlängert, und dann habe ich ein Postdoc-Angebot bekommen in Karlsruhe, und am selben Tag, wo ich dieses Angebot bekommen habe, habe ich meine jetzt Ex-Frau, die Mutter meiner Kinder, kennengelernt im Zug. Und dann dachte ich, ja, das Universum will, dass ich Physiker bleibe. Ich bleibe Physiker. Ich lasse das mit der Medical School. Und ich gehe nach Karlsruhe, mache meinen Postdoc. Und dann suchte ich eine Stelle. Und die einzige Stelle, die ich hatte als Atomphysiker, war in Athens, Georgia. Na, where the hell is Athens, Georgia? Also in the Bible Belt in den USA. Ich dachte, das will ich nicht. Okay, und meine Schweizer Frau hat gesagt, es gibt ein Jung-Institut. Ich hatte damals nie von Jung gehört. Das war die Zeit vor Internet und alles. Ich gehe zu unserer Physikbibliothek. Da ist ein Buch Jung und Pauli. Pauli war ein Physiker. Ah, dachte ich, die Schweizer, das sind ihre Max-Planck-Institute. Die machen physikalische Forschung. Wunderbar. Ich kann einen Job da finden. Meine Frau ist Schweizerin. No problem. Ich bewerbe mich also eine Blindbewerbung als Physiker. Und das Junginstitut hat geschrieben, es tut uns leid, aber wir bilden Psychotherapeuten aus. Und das war mein Hintertür zur Medizin und deswegen meine Spezialisierung auf psychogene Phänomene, insbesondere Hypnose, psychogene Tod, psychogene Heilung, diese Dinge. Und C.G. Jung ist ja sowieso eine unglaublich faszinierende Figur, auch Pauli, ne? Da gibt es ja den Pauli-Effekt. Genau. Ne? Richtig, der konnte, ja. Der hatte ja teilweise Laborverbot, weil er kam rein und irgendwie spielte alles verrückt. Ja. Und er hat sich ja an C.G. Jung gewandt damals, weil er wissen wollte, was da abgeht. Ne? Der hatte offenbar paranormale Fähigkeiten ungewollt. Und C.G. Jung sollte ihm das erklären. So war das also 1988 und dann hast du begonnen, eine psychotherapeutische Praxis, die du bis heute betreiben. Genau. Aha. Inzwischen hast du auch eine Website natürlich, sehr schön gestaltet, wie ich finde, ist auch verlinkt. Dort findet man auch viele, viele Dokumente, PDFs, die man sich runterladen kann, eigentlich, soweit ich das gesehen habe. Die meisten Dinge, die du mir geschickt hast, glaube ich, sind auch online. Ist das richtig? Ich glaube, ja. Aha. Also das kann ich nur empfehlen. Da sind ein paar sehr interessante Dinge dabei. Na gut. In drei Sätzen. Was ist Bewusstsein? Ist ein bisschen ein Running Joke. Also ganz erstmal. Aber kann man das irgendwie... Schau den Walt Disney Film Alles steht Kopf an. Okay. Und dann frag dich, okay, da sind diese verschiedenen Figuren, Angst, Ekel, Glück, Trauer, Wut. Und dann überleg mal, ja, wie kommunizieren diese Dinge miteinander? Was bedingt, dass Ekel jetzt kommt oder Angst jetzt kommt? Da gibt's irgendwo im Hintergrund, tja, ein Producer, Director, Scriptwriter, da gibt's irgendeine Storyline. Irgendwie das Bewusstsein ist mehr als nur gewisse innere Figuren, sondern auch die Verknüpfung dazwischen. Aus meiner Sicht, das ist eine unendliche Regression von Selbstbeobachtung. Ist klar? Nachdem ich einiges von dir gelesen habe, ist es mir klar, aber ich glaube den Zuhörern noch nicht so ganz. Ich meine, klar ist es mir nicht, nein. Aber ich weiß, glaube ich, was du meinst, auf was du hinaus möchtest. Du sprichst da jetzt auf diesen versteckten, den stillen oder versteckten Beobachter an, oder? Ja, jetzt rede ich mit euch, ne? Und das ist der Gary und das ist eine Art Bewusstsein, das redet. Aber irgendwie weiß ich, dass ich mit euch rede. Und man kann auch weitergehen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich mit euch rede. Dann wird's schon ein bisschen schwierig. Wie weit geht das zurück? Also die versteckten Beobachter, das ist wie so eine russische, diese Puppen ineinander. Also ja, das sind ganz viele. Ja, also ich habe in dem einen Artikel das ein bisschen, bin ich ein bisschen dem nachgegangen. Das war diese Frage, wie kann ich eine Sprache lernen? Ne? Also, irgendwie, ich spreche Englisch und ich will Deutsch lernen. Ne? Okay, so wie man sagt, dass die Synapsen sind da für den Lernprozess, dass nämlich Synapsen werden formiert, weil wenn ich mehrmals an etwas denke. Aber was diktiert, was steuert mein Denken? Was steuert mein Denken, dass ich weiß, dass ich jetzt Deutsch oder Englisch oder was auch lernen will. Es gibt eine Rekursivität, wenn ich Englisch lernen will. Der Sprachlehrer zeigt ein Bild und sagt, ein Bild von einem Hund und sagt Dog. Ja? Ist klar? Okay. Und die Signale, die dabei durch den optischen Kanal, so ich sehe das irgendwie und dann ich kann das, kann da schauen und ich denke in meinem Kopf irgendwie Dog. Aber was hilft mir, die Signale, die durch die Nerven gehen, über diese Synapsen zu gehen und nicht anderen, dass diese gewisse Synapsen gestärkt werden und andere nicht? Das, dieses Reinforced Learning. Also ich meine, wir sprechen da jetzt von diesem... Reinforced Think Learning, ja. Ja, also das ist im Prinzip dieses Modell von Neuronen, die, das kennen ja die meisten wahrscheinlich noch. Das wird ja auch inzwischen in den Computerwissenschaften modelliert und auch also neuronale Netze, wie man das nennt. Mhm. Und diese... Ja, nehmen wir die neuronalen Netze, aber da sind Leute im Labor, die da sitzen und die sagen den neuronalen Netze, wie sie denken sollten. Und dann lernen die Netze langsam. Da gibt es diese versteckte Beobachter da. Weißt du, was ich meine? Ja. Also man muss dem Computer sagen, Mann oder Frau. Und dann lernt der Computer langsam, Männer- und Frauengesichter zu entscheiden. Das heißt, der Mensch, der dann davor sitzt und dem Computer sagt, das war jetzt richtig, die Antwort, das war jetzt falsch, das ist dann eigentlich der versteckte Beobachter. In dem Sinn, ja. Aha. Den haben wir gleich eingebaut. Ja, genau. Und das nennt man eigentlich dann Bewusstsein. Also irgendwie, der Witz ist, das nennt man noch nicht Bewusstsein, das ist dann... Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Nein, ich meine jetzt bei uns, wo es schon eingebaut bei ist. Bei uns, ja, bei uns irgendwie, da schauen wir ein bisschen hinter den Kulissen, dass wenn die Nervimpulse in eine Richtung gehen, dass die durch diese Verzweigungen nicht durch eine andere gehen. Na, die Axonen, die haben dann viele Enden, so wie Finger. Man kann so einen Arm nehmen mit Finger. Und dann ein Signal läuft durch den Arm irgendwie und geht durch diese zwei Finger und nicht durch zwei andere Finger. Warum dann? Wer diktiert das? Mhm. Also dass gewisse Synapsen gestärkt werden, ne? Gewisse Verbindungen zwischen diesen Neuronen werden verstärkt, andere werden abgeschwächt und somit entsteht eine Struktur, ein Netz. Und irgendwie bildet das ab, was wir gelernt haben. Und es funktioniert auch bei Computern, was ich total erstaunlich finde. Also die können wirklich lernen. Ne? Schrifterkennung funktioniert so. Das haben sie nie hingekriegt, bis sie dann diesen Ansatz, also der gute Ray Kurzweil hat das. Und dann auch Spracherkennung, ganz ähnlich. Also da fühlt man immer mehr Ebenen dieser neuronalen Netze ein. Und in der Theorie mancher ist dann, wenn man genug Ebenen dort hat, dann ist diese Maschine bewusst. Zu dem kommen wir vielleicht noch, aber wir uns und wie weiß das Gehirn, die Signale da schicken und irgendwo anders nicht? Wie weiß das Gehirn, welche Synapsen gestärkt werden sollen? Irgendwo weiß ich, dass ich jetzt Englisch lerne und nicht Russisch oder nicht Spanisch oder was weiß ich. Irgendwas muss helfen, dieses Signal in den Neuronkörper durch gewisse Enden zu gehen und zu gewisse Dendriten auf die andere Seite und nicht anderen. Irgendwo ist in uns auch eine Art Scriptwriter, also Regie. Irgendwo ist er in uns, ja. Und die Frage das ist, was ich sehe in den Gliazellen. Genau, jetzt kommen die Gliazellen rein. Also wir haben die Neuronen, das kennen die meisten noch, die sind miteinander verbunden. Diese Verbindungen werden modifiziert im Laufe des Lernprozesses und in der Gehirnentwicklung. Es können auch manche Neuronen die Aufgabe anderer Neuronen verwenden, weshalb ein Hirnschaden jetzt nicht ganz so schlimm ist. Ich meine schon, aber das Gehirn quasi ist redundant organisiert auch und so. Und dann gibt's aber noch eine ganz andere Ebene. Ja, weil du hast gerade gesagt, Lernprozess. Und man sagt das sehr schnell. Ja, Lernprozess. So, ich lerne, dass Hund bedeutet Dog und dann das wird verstärkt und die Synapsen werden gestärkt und dann habe ich das auswendig gelernt. So, okay. Aber wer weiß, wer diktiert, dass diese Synapsen dann nicht anderen gestärkt werden? Dieser Lernprozess. Wer in diesem Film, ich weiß nicht, kennst du das, Alles steht Kopf? Das ist so dann die Menschen haben in sich dann kleine Figuren, Angst, Ekel, Glück, Trauer, Wut. Und diese Figuren, ja, kommen auf, wenn man wütig wird oder wenn man traurig wird oder was weiß ich. Ich kenne den Film leider nicht, aber was ist der englische Titel? Alles steht Kopf. Und der englische Titel? Oh, was ist der englische Titel? Das musste ich nachschlagen. Nein, das ist auf meiner Website auf Englisch, ja. Okay, dann. Inside Out, glaube ich. Aha. Inside Out. Okay, muss ich mal googeln. Aber du kannst dir vorstellen, da in dir, in Tarek, da ist eine kleine Figur, die immer Angst hat. Und eine Figur, die eher auf Ekel reagiert. Und eine Figur, die immer glücklich ist. Und eine Figur, die traurig ist. Und eine Figur, die wütig sein kann. Jetzt sitzt der Tarek und redet mit dem Gary. Okay. Jetzt ist er glücklich. Nein, okay, ich bin jetzt aufgeregt. Aber wer hat diktiert, dass er glücklich ist? Und nehmen wir an, ich sage etwas, was dich wütig macht. Dann irgendwo ist ein Regie da im Hintergrund und sagt, ja, jetzt wirst du wütig. Na, du bleibst nicht glücklich, sondern es schaltet zwischen diese Figuren. Verschiedene Figuren kommen im Vordergrund. Mhm. Wer diktiert das? Wie funktioniert das? Wer trifft die Entscheidung? Ja, eben. Mhm. Ja? Gute Frage. Und das ist dieses Rätsel, dass irgendwie, dass wir funktionieren mehr als nur ein Computerprogramm oder ein neuronales Netz, muss im Hintergrund dann auch irgendwelche Fähigkeiten oder sekundäre Bewusstsein sein, das diktiert den Übergang von einem zum anderen. So, wo geschieht das im Kopf? Wenn diese gewissen Synapsen werden gestärkt, ja, wunderbar. Aber wer diktiert, welche Synapsen werden gestärkt? Und dann sagst du, ja, aber ich lerne Englisch. So, dann verstärke ich die Synapsen, die mit dem Dog zu tun haben. Aber bitte, wie weißt du, dass du Englisch lernst? Du weißt schon, dass du Englisch hast, aber... Warum weiß ich es? Wer weiß es? Ja, eben. Genau. Das ist irgendwo da im Kopf muss noch so ein etwas dahinter. Und da sind die Leute, also wenn man will, bei den neuronalen Netzen, das sind die Leute im Labor, die dann tun diese verschiedenen Parameter stärken, dass mit der Zeit der Computer dann diese verschiedenen Vernetzungen stärken kann. Aber es braucht diese Leute im Hintergrund, die zuerst entscheiden, jung, alt, Mann, Frau oder was, wenn es zum Beispiel Gesichtserkennung ist. Der Computer kann nicht selber Gesichtserkennung machen. Wir müssen sagen, jetzt, das ist eine Frau. Mhm. Das ist Reinforced Learning. Ja. Es gibt auch Unsupervised Learning bei Computern, aber ich habe noch nie so richtig das verstanden. Kommt später. Ah, okay. Mhm. Nee, ich meine, der Unsupervised Learning, zuerst ist es supervised und dann, soweit wie ich weiß, kann man es dann, was heißt Unsupervised? Irgendwie der Computer muss wissen, was jetzt reinkommt. Ja. Da gibt es einen Supervisor irgendwo versteckt. Aha. Der Computer an sich kann nicht sagen, wer fummelt da herum mit meiner Tastatur. Dann hätte der Computer Bewusstsein. Naja. Irgendwie, ne? Wenn der Computer Bewusstsein hätte, dann würde er irgendwie erkennen, dass jemand da fummelt herum mit meiner Tastatur. Das ist eine reflexive, also rekursives Denken. Mhm. Das beißt sich im Schwanz irgendwie. Mm-hmm. We are chasing our own tail. Ja. Und das ist schwierig. Ne? So, die drei Sätze, oh Gott. Also, du kennst den Film nicht so. Ich würde sagen, irgendwie die Fähigkeit, aber das ist fast ein Solipsismus, das heißt, es enthält die Antwort in der Definition. Irgendwie die Fähigkeit, über sich selbst zu reflektieren. Nicht nur zu lernen. Lernen ist zu einfach. Das kann eine Maschine machen. Jemand fragt. Ich muss wissen, dass ich lerne. Und ich muss die Fähigkeit haben, das zu lernen, was ich will. So, das heißt, irgendwie Bewusstsein, Entscheidungs-, also freier Wille und Leben hängen zusammen. Das heißt, wenn ein System eine freie Wille hat, Also wenn mein Computer entscheidet, selber Gedichte zu schreiben und nicht, was ich es denen sage, dann würde man sagen, hey, das Ding lebt irgendwie, oder? Und dann hat es irgendwie ein Bewusstsein. Das heißt, diese drei Dinge, Leben, Bewusstsein und freier Wille, hängen zusammen. Ah, so jetzt komme ich auf die Antwort. Ich kann die Antwort auf deine Frage wäre, Bewusstsein ist eine Zweieinigkeit aus Leben und freier Wille. Ha! Zweieinigkeit ist auch schon wieder so ein Begriff. Ein Satz. Ich habe jetzt deine Antwort. Ich muss definieren, was eine Zweieinigkeit ist. Aber Bewusstsein ist eine Zweieinigkeit aus Leben und freier Wille. Bist du klüger jetzt? Ob ich klüger bin? Ja, oder hat das geholfen? ein bisschen. Ein wenig. Zweieinigkeit ist ja auch sehr interessant. Du ziehst dich da irgendwo aus der Affäre mit diesem Körper-Geist-Problem. Ja? Also genau, ja. Körper-Geist, wie kommunizieren die und so weiter. Du siehst das nicht wirklich getrennt, du siehst das mehr wie eine Legierung quasi aus zwei Metallen, eine Zweieinigkeit. Genau, und das ist, was ich jetzt behaupte mit Bewusstsein. Nämlich, nehmen wir Liebe. Liebe, okay. Der Begriff Liebe macht keinen Sinn, außer dass es jemanden gibt, der liebt, der Liebende, und ein Empfänger von der Liebe, ja, die Geliebte. Ja, bist du mit? Ja. Das heißt, Liebe ist eine Zweieinigkeit, sagt man, von Liebender und Geliebte. Aber genauso kann man sagen, Liebender, das hat keinen Sinn. Wenn ich sage, das Wort Liebender, der Begriff Liebender, das macht keinen Sinn, außer dass ich auch gleichzeitig ein Konzept habe für Liebe und Geliebte. Oder? Mhm. Und dasselbe Geliebte, wenn ich sage Geliebte, automatisch impliziere ich, es gibt Liebe und es gibt ein Liebender. Mhm. Diese Dinge können nicht unabhängig voneinander existieren oder alleine. Das sind immer diese drei. Ich muss nur eins von diesen drei Dingen sagen und ich impliziere die anderen zwei. Und die Linguisten nennen das auf Englisch eine By-Unity. Das ist keine Neuschöpfung von mir, sondern das kennen die Linguisten seit A&A. Ich habe das zuerst in dieser Roger's Thesaurus gefunden. Das ist etwas auf Englisch. Ich habe es hier. Ich könnte es holen aus meinem Regal, wenn wir mehr darüber wissen müssen. Aber gewisse Begriffe und auch der Begriff, sagen wir, Erkenntnis, Wissen. Es gibt, Wissen macht keinen Sinn, außer dass es ein Wissende gibt und das Gewüsste. Oder? Ja. Also wenn ich sage Wissender, dann muss es sowas wie Wissen geben. Ja. Und es muss etwas sein, was gewusst wird. Und wenn ich sage, so das Erkannte, das Gewusste, dann das heißt, es gibt etwas wie Wissen und jemand, der das tut, der Wissende. Aber du sagst also, dass diese beiden Dinge, also dass Geist und Körper miteinander verbunden sind, wie das Gewusste und das Wissen oder Liebe und die Liebenden, also quasi untrennbar verbunden. Und du hast ja auch schon gesagt, das heißt, Bewusstsein ohne Körper kann nicht existieren? Sagen wir so. Ich sage, Bewusstsein hat mit Leben und freier Wille zu tun. Das ist wahrscheinlich, ein Bewusstsein ohne ein Lebewesen macht keinen Sinn. Wenn ich sage, etwas hat Bewusstsein, man kann sagen, okay, es gibt Engel, die haben Bewusstsein, sagen wir. Aber dann leben Engel oder nicht? Mhm. Also normalerweise, man macht ein Bild von irgendwelcher Frau oder Mann mit Flügel und sieht aus wie ein Lebewesen. Mhm. Ja? Und man nimmt an, dass diese Dinge, die leben, haben eine freie Wille. Aber das ist der Unterschied zwischen Leben, lebendige Materie und nicht lebendige Materie. Dass nämlich das Lebendige irgendwie entscheidet, irgendetwas ist so, es wächst, es tut etwas. So, die, es scheint mir, wie wenn diese drei Begriffe, Bewusstsein, Leben und freier Wille, sind unzertrennlich miteinander verbunden. Mhm. Weil es drei Dinge gibt, dann jede einzelne von denen impliziert die andere zwei. Jetzt haben wir das mit dem Körpergeist. Das ist, was du meinst jetzt. Das war auch das Problem. Körper, Geist, wo ist der Körper, wo ist der Geist? Häufig redet man von ein Dualität. Das sind die Materialisten oder die Idealisten, nämlich eigentlich ist alles Materie. Und Geist ist ein Epiphänomen. Mhm. So reden die. Oder, nein, alles ist Geist und Materie ist einfach irgendwelche, so, Pfui. Kondensate. Hm? So, das sind die Theosophen. Ja, genau. Ne? man kann, das heißt, letztendlich alles ist das eine oder das andere. Das ist wie Penguin Man und Batman. Zum Schluss lebt nur Penguin Man oder nur Batman. Mhm. Das ist ein Dualismus. Ne? Gott und der Teufel zum Schluss. Nur eins von denen zwei. Das andere ist Polarität. Das wäre wie Mann und Frau. Die Idee ist nicht, alle Männer bringen alle Frauen um oder alle Frauen bringen alle Männer um, dann gibt's die Menschen nicht. Das ist eine Art Polarität. Und die Zweieinigkeit ist etwa, sagen wir, wie eine Münze. Wir könnten sagen, die Kopfseite von der Münze ist Geist und die Zahlseite von der Münze ist Materie. Okay? Mhm. Aber wir haben eine Münze. Okay. Es gibt keine Münze ohne Kopf und Zahl, kein Kopf ohne Münze und Zahl, kein Zahl ohne Münze und Kopf. Ja? Ja. Yep. Okay. Jetzt tun wir streiten, wo ziehen wir die Linie zwischen Kopf und Zahl? In der Mitte könnten wir einen Kompromiss machen. Aber die Materialisten kommen und sagen, nein, das ist alles eigentlich Materie, macht die Linie ganz oben an der Kante. Und die Idealisten sagen, nein, alles ist Geist, wir machen die Linie ganz unten. Und der Quantenphysiker, der sagt, Kinder, streitet wie ihr wollt, aber ihr müsst immer, wenn ihr mindestens Quantenphysik macht, ihr müsst Objekt haben, Subjekt haben und ein Ort, ein Bereich, wo die Messung, die Beobachtung stattfindet. Das heißt, John von Neumann in der letzten Kapitel zu seinem Buch Die mathematische Grundlagen der Quantenmechanik, er redet von psychophysikalischem Parallelismus. Total crazy. In dem Buch, na, total mathematisch, in dem Buch hat er diesen Begriff. Und eigentlich, das sagt nicht Zweieinigkeit, aber es ist das, weil es sind diese drei Dinge. Du kannst kein Objekt haben ohne Subjekt und Ort, wo die Messung stattfindet. Es gibt keine Messung ohne Subjekt und Objekt. Und es gibt kein Subjekt ohne Messung und Objekt. Diese drei Dinge sind unzertrennlich miteinander verbunden. Die Welt muss man immer drei teilen, sagt John von Neumann. Wie nannte er das nochmal? Psycho? Prinzip von psychophysikalischen Parallelismus. Psychophysikalischer Parallelismus. Interessant. Ja, ich habe das auf Seite 223 hatte das hier, Prinzip von psychophysikalischen Parallelismus. Und das ist der John von Neumann, mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. Total crazy, hä? Mhm. Und das ist mein Leitfaden, das ist irgendwie, es gibt drei Dinge, die unzertrennlich miteinander verbunden sind. Zum Beispiel Objekt, Subjekt, Messbereich, Beobachtungsbereich. Zwischen Objekt und Subjekt. Genau. Und das ist der Unterschied zu der klassischen Physik. Klassische Physik, ich schmeiße einen Stein durch die Luft und ich beschreibe das, indem ich schreibe auf ein Blatt Papier, Masse von dem Teilchen, Anfangsgeschwindigkeit, Gravitationskraft, Höhe, anfängliche Höhe von dem, welcher Winkel wird das geschmissen. Dann habe ich die ganze Trajektorie. Ich brauche kein Subjekt. Ich brauche keinen Bereich, wo die Messung gemacht wird. Alle Parameter beziehen sich nur auf das Objekt. Mhm. Aber in der Quantenphysik muss man immer diese drei Dinge haben. In der Quantenphysik, ja, also es muss immer das Subjekt geben, das etwas misst und also dass das Objekt misst, das objektiviert und das dann in weiterer Folge, wobei da hört mein Verständnis auch schon auf, die Quantenfunktion, glaube ich, heißt sie, zusammenbrechen lässt, also Groß Gamma, glaube ich, geschrieben. Aber das kannst du wahrscheinlich sicher besser dann erklären. Ja, okay, machen wir es hoffentlich ein bisschen einfach. Jetzt da ist der Tarek vor mir mit einem Thermometer im Mund. Und der sagt, Gary, bitte miss meine Temperatur. Ja. Okay, so du bist das Objekt, ich bin das Subjekt und ich messe das. Ich schaue auf den Thermometer, das ist so ein Merkur, das ist Quicksilber-Thermometer und ich sehe diesen Meniskus, nennt sich das, so wo das auf 37,0 ist. Ja, okay, so ich habe dann, wir haben Subjekt, Objekt und da, wo die Messung stattfindet. Bist du einverstanden? Ja. Ja. Okay. Jetzt kommt aber ein Augenarzt. Und er sagt, Jungs, Moment, eigentlich auf der Objektseite ist nicht nur Tarek, sondern auch dein Retina, Gary. Eigentlich du, Gary, du bist auf die andere Seite von der Netzhaut. Die Messung findet eigentlich an der Netzhaut. Und den Rest jenseits von der Netzhaut, das ist alles Stoff, das ist alles Körper, das ist alles Objekt. Und du, Subjekt Gary, bist jenseits von der Netzhaut. Okay? Hast du gesehen? Jetzt haben wir den Gary ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Mhm. Hinter die Netzhaut. Genau. Der Gary ist nicht so jetzt dieser Körper und Wesen, der da schaut, sondern der eigentliche Gary ist hinter Netzhaut und alles vor dem ist Körper. Klassische Physik sozusagen. Okay, jetzt kommt so irgendein Neuropsychologe und sagt, ja, also es tut mir leid, eine Neuropsychologin und sie sagt, ja, wir machen eine Positron-Emissionstomographie, wir schauen die Aktivität in Gary, sein Kopf, und wir sehen, dass eigentlich der Gary, der ist so da irgendwo in dieser occipitaler Cortex, jenseits von dem. Sonst der Rest ist Stoff, der Rest ist irgendwelche Stoff, aber der Gary, das Subjekt, ist irgendwo hinter diesem occipitaler Cortex. Okay? Ja. Jetzt kommt ein Psychiater und sagt, ja, aber das ist alles so bedingt durch Neurotransmitter und so. Und der Gary ist irgendwie auf die andere Seite von diesen Neurotransmittern. Und irgendwann kommt ein Psychologe und sagt, ja, der Gary ist irgendwo da, wo in dem Selbst, jenseits von dieser ganzen Materie. Und John von Neumann sagt, ich wiederhole mich von vorher, Kinder, streitet, wie ihr wollt. Ihr könnt sagen, Gary ist einfach in dem Körper da und er schaut diesen Thermometer an. Du kannst sagen, Gary ist alles jenseits oder auf die andere Seite von der Netzhaut. Oder der Gary ist irgendwo in dem Cortex oder in den Synapsen. Aber irgendwann müsst ihr aufhören, so zu streiten und entscheiden, bitte, wo ist die Messung? Und dann einerseits ist Gary, andererseits ist Tarek. Basta. Und das muss man machen nach der Quantenphysik. Und das ist spannend. Mhm. Und das, du hast dir jetzt darüber Gedanken gemacht, wo findet diese Messung statt? Ja, wo findet das statt sozusagen? Und mindestens, wenn ich das ein bisschen nicht so weit zurückgehe, alleine überlege, wenn ein Signal durch diese Neuronen geht, durch diese neuronale Netz, wie wissen die Neuronen, welche Synapsen zu stärken sind und welche nicht zu stärken sind? Mhm. Wie wissen... Also dieser Supervisor. Wer diktiert das? Ja. Ja, genau. Das ist so, der Computer kann das nicht. Der Computer braucht einen Supervisor irgendwo. Er braucht einen versteckten Beobachter. Und wo ist der jetzt beim Menschen? Wer? Ja. Also der, der quasi den Neuronen zuschaut, wie sie da arbeiten oder so. Ja, wenn man jetzt die Grenze dort machen möchte. Ne? Der Augenarzt wird die Grenze an der Retina, du hast die vorher schon. Ne? Der Hausarzt wird es beim Fieberthermometer ansetzen. Also jeder hat die Grenze woanders. Dein Punkt ist eben, da wo diese Messung passiert, das ist, wo eigentlich das Bewusstsein entsteht. Ja, weil da entsteht das, was ich wahrnehme. Und das ist, man kriegt da ganz viele Schleifen im Kopf. Ich will gar nicht sagen Knoten. Schleifen. Aber, und das ist irgendwie schwer, sich vorzustellen. Aber es ist ja irgendwie meditativ und macht total Spaß. Und deshalb, man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Also einige, im Chat merke ich, denen ist das jetzt fast ein bisschen zu kompliziert, aber kann man nichts machen. Ist halt so. Aber es ist extrem faszinierend, nämlich deine, und vielleicht kommen wir jetzt dazu, wo du diese Messung siehst, wie die dann passiert. Jetzt wirklich von den Neuronen her, von den Gehirnen, von den Zellen her. Ja, okay, ich hatte gedacht, wenn man in der Quantenphysik, wenn man Quantenphysik anwendet, dann braucht man einen Beobachter und einen Messort. Und dann das Objekt. Okay, jetzt gucken wir in dem Gehirn. Normalerweise habe ich gelernt, so an der Uni damals, also das Gehirn ist eigentlich eine Suppe. Ja, das ist so ein warmes Maß und da ist nichts Quantenphysikalisches da, was stattfindet. Das ist alles klassische Bioelektrizität, wie in meinem Computer. Ne? Wie in meiner Leitung hier zu Hause. Das ist das Gehirn. Und das ist zu warm, zu nass, zu labil, dass es wirklich Quantenzustände aufrechterhalten kann. Aber wenn du guckst, wie groß sind diese Kanäle, durch die das Signal geht im Gehirn, ne? Die Neuronen. Und diese verschiedenen Dinge, Mikrotubuli und so, wo Dinge also ein bisschen beschränkt sind in ihren Verlauf. Und du guckst, wie groß sind diese Ionen, die maßgebend sind für die Signalübertragung, Natrium und Kalium und so. Dann siehst du, dass du kommst in einen Bereich, das ist eine Rechnung, die man macht, da gibt es so eine sogenannte de Broglie-Wellenlänge, vielleicht hast du davon gehört, Materiewelle, wenn man will. Ich habe davon gehört, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Ja, also man kann, man hat gehört aus der Quantenphysik, okay, ein Photon kann sogar ein Teilchen sein, wie auch eine Welle. Ja? Ein Photon, ein Elektron. Manchmal verhält es sich wie eine Welle und manchmal verhält es sich wie ein Teilchen. Völlig faszinierend. Es ist ein Teilchen. Ja. Und auch größere Atomrümpfe und so weiter können das sein. Und in letzter Zeit, glaube ich, sogar DNA kann sich zeigt auch duales Verhalten. Also das sind schon riesige Dinge im Vergleich zu einem subatomaren Partikel. Und das ist total faszinierend. Also irre, ne? Ja. Und wann, unter welchen Bedingungen ist es so oder so? Und das hängt ein bisschen davon ab, in welche Dimensionen zwingst du das Ding, sich zu verhalten. So, wenn du den Gary hier nimmst und du tust ihn in einem Aufzug, ja, ich bin immer noch ein Teilchen in dem Aufzug. Und meine sogenannte de Broglie-Wellenlänge, wenn man das rechnet, das kann man, es ist so winzig, dass du kannst mich nicht in diese Dimensionen reinquetschen, dann bin ich schon sowieso tot. Aber wenn wir ein Teilchen haben, sagen wir ein Elektron, dann kann man sagen, wenn eine Spalt so klein ist und das Elektron muss durch diese Spalt gehen, dann muss es sich eigentlich, also seine Wellencharakter muss zutage kommen. Das ist diese de Broglie-Wellenlänge. Und das kann man rechnen. Das ist ganz normale Quantenphysik. Also man rechnet das einfach. Und man sieht, kennst du dieses Doppelspaltexperiment? Naja, hat man also einen Laser und dann sieht man plötzlich hinten Interferenzmuster, ne? Ja, genau, ne? Und das ist crazy, weil wenn du das Experiment so machst, dass wir können erkennen, durch welche Spalt die Elektronen gehen, dann verhalten sie sich wie Teilchen. Aber wenn wir weggehen, ein Bier trinken und nicht zuschauen, beziehungsweise die Anordnung so haben, dass man nichts sehen kann, dann sind die Wellen. Ist total crazy. Mhm. Weil der Beobachter beeinflusst, ob das Ding verhält wie Welle oder Teilchen. Ja, wobei aber, wenn es durchgeht und wenn man ein Interferenzmuster sieht, dann verhält sich es ja wie eine Welle, ne? Ja, genau. Und wann verhält sich dann wie ein Teilchen? Was würde man da sehen? Ja, entweder hast du die Spalte sehr groß, dann ist es fast immer ein Teilchen. Wenn die Spalte sehr klein sind, dass es die Welleneigenschaften vorhanden sein kann, dann hängt es von dem Beobachter ab, beziehungsweise von der Anordnung, der eine Beobachtung erlaubt oder nicht. Das Teilchen, du schickst einzelne Teilchen gegen eine Wand mit zwei Spalten, eins nach dem anderen. Und wenn du das so machst, dass du nicht durch die Anordnung sehen kannst, erkennen kannst, durch welche von den zwei das Ding geht, dann hast du Interferenz auf die andere Seite. Mhm. Es verhält sich wie eine Welle. Mhm. Wenn du nicht zuguckst, sozusagen, dann ist es wie eine Welle. Wenn du guckst, du sagst, ich mache die physikalische Anordnung so, dass ich erkennen kann, ob das Ding links oder rechts ging. Dann ist es wie ein Teilchen. Mhm. Mhm. Dementsprechend, wie die Anordnung ist, verhält sich das Ding wie ein Teilchen oder eine Welle. Und jetzt in dem Kopf, jetzt geht ein Signal an Neuronen entlang. Und da sind am Ende, also den Arm entlang geht ein Signal und da am Ende sind die Finger. Durch welche Finger sollte das Signal jetzt gehen, wenn es sich ausbreitet? Wenn es wie ein Murmel ist, einfach eine kleine Kugel, dann rollt es und dann muss es durch eins von diesen fünf Finger gehen. Ne? Durch eins von diesen fünf. Wenn es ein Kugel ist, ein Teilchen. Wenn es ein Wellen ist, dann verteilt es sich über diese fünf. Dementsprechend, ob jemand da ist zum Gucken oder nicht. Mhm. Aber wer ist da zum Gucken oder nicht? Was man findet im Gehirn, zum Beispiel die sogenannten Gliazellen oder Astrozyten. Das sind so andere Zellen, die da sind, die auch, man weiß schon, dass die diktieren zum Teil, wo das Signal entlang geht. Und das ist für mich der versteckte Beobachter. Und es ist ja auch so, dass also Licht im Prinzip Teilchen und Welle gleichzeitig ist. Und nur durch die Messung entscheidet es sich dann, ob es Licht, ob Teilchen oder Welle ist. Ne? Ja, kann man das so sagen? Zweieinigkeit, ja. Eine Münze. Das Superposition. Superposition wäre ja eigentlich eine andere Beschreibung von Zweieinigkeit, oder? Kann man das so sagen? Weil Superposition heißt ja, dass eben, wenn Licht einfach nur ein Laserstrahl, das ist im Teilchen und Welle gleichzeitig. Es ist quasi in Superposition beide Zustände, oder? Ja, ich würde sagen, die Dinge sind zwei Einigkeiten von Teilchen und Welle. Sagen wir in der Quantenwelt, man könnte sagen, jedes Ding, jedes Objekt ist eine Zweieinigkeit. Ich rede lieber von Zweieinigkeit als Dualität. Man sagt Körper, Teilchen, Welle, Dualität. Aber das ist, weil die Physiker wussten nicht von diesem Begriff Zweieinigkeit. Es wäre eigentlich eine Zweieinigkeit und dementsprechend, wie du die Messung machst, zeigt es sich mehr als Teilchen oder als Welle. Wie eine Münze. Eine Münze hat Kopf und Zahl und dementsprechend, wie die Münze auf den Tisch fällt, hat man Kopf oder hat man Zahl. Es gibt keine Münze ohne Kopf und Zahl und so weiter. Es gibt kein Ding, ohne dass es sowohl als Welle wie auch als Teilchen sich verhalten kann. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Also die Münze, solange sie durch die Luft fliegt, ist es einfach eine Münze. Und eine Münze besteht aus Kopf und Zahl. Ja. Und wenn es dann auftrifft auf dem Tisch, dann ist es entweder Kopf oder Zahl. Richtig. Und beim Licht ist es genauso. Dann ist es entweder ein Teilchen oder eine Welle, wenn man es eben dann quasi zwingt durch die Messung. Und in der Quantenphysik, und das ist ja auch ist ja völlig irre, ist es ja immer so. Ne? Also der Beobachter erzeugt eigentlich das Ergebnis durch die Beobachtung. Und solange keiner hinschaut, sind eigentlich alle Möglichkeiten gleichzeitig vorhanden. Und die subatomare Materie, also Elektronen und was weiß ich, Myonen und keine Ahnung, was da noch alles herumschwirrt, in CERN versucht man dem ja auf die Spur zu kommen und in anderen Teilchenbeschleunigern. Aber all diese Dinge haben quasi alle möglichen Zustände gleichzeitig und nur wenn dann jemand mit einer gefinkelten Maschine oder auch nicht so gefinkelt misst, dann friert es quasi auf einen Zustand ein. Und das ist diese sogenannte Kollaps der Wellenfunktion. Der Kollaps, so, das ist nachdem dann kollabiert die Wellenfunktion gibt quasi nur eine. Möglichkeiten kollabieren, whoop, auf ja, eins. Genau, die Wellenfunktion gibt Wahrscheinlichkeiten an. Ja, also in der subatomaren Welt gibt es nur Wahrscheinlichkeiten eigentlich. Zumindest in der Quantenphysik. Ich meine, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du von Burkhard Heim gehört hast einmal, der sagt ja, dass er das tatsächlich beschreiben kann. Aber das ist ein riesiges anderes Thema und da gibt's viel. Hast du den Namen Burkhard Heim mal gehört? Ist der Nein. Interessant. Nein. Egal. Diese Wellenfunktion kollabiert dann, wie man sagt, und dann plötzlich hat man ein Ergebnis. Und jetzt, um jetzt zurückzukommen auf, was hat das jetzt alles mit Bewusstsein zu tun? Ja, okay. Jetzt, wann kollabiert das Denken, dass ich einen Gedanken habe, zum Beispiel? Wieso komme ich auf einen Gedanken? Wieso entscheidet, wie kann ich etwas lernen? Wie entscheidet das Gehirn, wie es sich vernetzt? Diese Neuroplastizität, wer dirigiert diese Neuroplastizität? Ne? Die Neuroplastizität heißt einfach, ich schicke Signale lang genug in eine Richtung durch irgendwelche Synapse und diese Synapse wird stärker. Okay? Aber wer diktiert, wo das Signal entlang geht? Das ja, weil das kann ja kein zufälliger oder chaotischer, ja, der versteckte Beobachter, der, weil es kann ja kein zufälliger oder chaotischer Prozess sein, weil dann würde ja nur Matsch im Hirn rauskommen, ne? Dann wäre das Hirn wirklich nur eine Suppe. Und jemand hat geschrieben, er fühlt sich heute auch so, als wäre sein Hirn eine Suppe, gibt solche Tage. Ja, eben. Ja. Aber, und so jetzt, wenn du guckst, von den Dimensionen, von den Natrium und Kalium und die Geschwindigkeiten, die vorhanden sind und diese Neuronen, die Dimensionen von den Neuronen und von den Mikrotubuli und so, du kommst in was ich eine mesoskopische Bereich rede. Das heißt, das Gehirn ist primär klassisch. Primär ist läuft das wie eine Stadt oder so mit der elektrischen Leitung und so. Aber zum Beispiel durch die einzelnen Neuronen, und das wäre dann abhängig von gewisse klassisch heißt ohne quantenphysikalische Effekte. Genau, ne? wie die elektrische Leitung hier in meinem Haus. Ne? Wie ein Wiretap. Dann ist es alles diktiert, wie das läuft. Ich tue diesen Schalter an und da geht das Licht und nicht ein anderes Licht. So jetzt, wenn ein Signal in ein Neuron fließt, fließt das Ding wie ein Teilchen oder wie eine Welle? Fließt eine Welle oder ein Teilchen da? Wenn diese fünf Finger, du siehst meine Arme, die fünf Finger, so da geht ein Signal entlang und jetzt verteilt sich das wie Teilchen, das heißt, das Signal geht wie ein kleines Kügelchen durch einen Finger, basta, duck. Oder verteilt sich das irgendwie wellenförmig? Das wird davon abhängen, was die Dimensionen sind. Und das habe ich berechnet in dieser einen Papier, was ich publiziert habe. Und in der Tat, man ist in einem Bereich, wo es ist nicht zwingend Quantenphysik anzuwenden, aber wo man sich rechtfertigen kann, dass unter gewisse Bedingungen, die wahrscheinlich davon abhängen, wie diese Neuronen Hüllen, wie dick sie sind oder so. Das hat mit unserem Denken zu tun. Es beißt sich im Schwanz. Ich weiß, dass ich etwas lernen will und dann dadurch, dass ich zuschaue, wenn ich das Wort Dog höre und ich will Englisch lernen und die Lehrerin zeigt auf einen Hund, ein Bild von einem Hund, dass ich weiß, dass ich das tue, irgendwie wirke ich ein in diese Signale und steuern die in eine Richtung, dass ich das lerne. Und das können nur Lebewesen machen. Und das hat auch etwas mit freier Wille, weil ich habe entschieden, Deutsch oder Englisch zu lernen und nicht Russisch. Und deswegen diese drei Dinge, glaube ich, diese drei Disziplinen oder diese drei Gedankengebäude oder Bereiche kann man nicht voneinander wirklich trennen. Leben, freier Wille und Bewusstsein, das hängt miteinander zusammen. Das heißt, ich würde sagen, es gibt kein Bewusstsein ohne Leben und ohne Möglichkeit für freie Wille, keine freie Wille ohne Leben, ohne Bewusstsein, kein Leben ohne freie Wille und Bewusstsein. Habe ich vorher gesagt, ne? das muss man irgendwie, das macht es kompliziert. Das muss man irgendwie begreifen. Und anhand einer Münze kann man das ein bisschen als Metapher verstehen. Oder Liebe und Erkenntnis. Diese drei Dinge. Aber normalerweise, man redet von Bewusstsein. Es gibt Bewusstseinsforscher. Es gibt Biologen, die forschen ums Leben. Und freier Wille ist dann häufig etwas mehr Theologisches. Und der Gary hier, ich sage, okay, komm, eigentlich, alle drei gehören zusammen. Und ich als Lebewesen da im Kopf, irgendwie diese freie Wille, ich habe entschieden, das zu tun, irgendwie diktiere ich, ich mache in vivo Doppelspaltexperimente sozusagen. Ich mache in vivo, in meinem lebenden Körper, das, was sonst ein Physiker im Labor macht mit Elektronen. Und da kommen ja diese Gliazellen ins Spiel, ne? Ja, wahrscheinlich, also das ist das Einzige, was ich finden könnte. Das ist deine Theorie. Ja, genau. Also man guckt einfach da im Kopf und sagt, okay, was ist denn? Da gibt's Gliazellen und Astrozyten und die sind dann ganz winzige Dinge, die in diesem Quantenbereich sind, Mikrotubuli. So, die haben wahrscheinlich dort ist dieser versteckte Beobachter versteckt sozusagen. Weil man weiß von Experimenten, ich habe das vorher gesagt, die tun schon ein bisschen diktieren, in welche Richtung das Signal geht. Das ist also jetzt. Ja? Ja? Okay, wenn ich jetzt in einem hypnotischen Zustand bin oder ich meditiere oder komme in ein sogenannten No-Mind-State, wie die vielleicht Zen-Buddhisten sagen würden, dann vielleicht das, was ich erlebe, man nennt das Qualia in der Bewusstseinswissenschaft, die Qualia, diese Qualia von dieser Meditation oder diese Trance, dann in diesem Zustand isoliere ich gewisse Makromoleküle von der thermodynamischen Umgebung und dann habe ich reine Quantenzustände, die sich verschränken können mit anderen Leuten. Wenn ich meditiere, ich mache eigentlich ein Quantenexperiment, da im Kopf wahrscheinlich oder im ganzen Körper irgendwie. Ja, ich finde es auch sehr schön, da den Satz, den ich auch für den Ankünder entwendet habe. Die Hypnose ist die Quantenwelt des Menschen. Die Quantenwelt ist die Hypnose der Materie. Ja. Also, ja. Aber jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei diesen Gliazellen. Also diese Gliazellen, diese Astrozyten. Es ist ja jetzt völlig egal, was die jetzt genau sind. Aber das ist eigentlich eine Struktur, die sich, also beim Kleinkind machen die erst die Hälfte, das sind doppelt so viele Neuronen wie Gliazellen, und dann im Erwachsenenalter sind dann doppelt so viele Gliazellen und oft und mehr noch als Neuronen. Also dieses Verhältnis ändert sich ja. Ja. Und es ändert sich da, wo das Kind, so die Psychologen definieren, dass ein Kind Bewusstsein hat. Vielleicht hast du das gelesen. Wie, ja, das finde ich sehr interessant. Psychologen das definieren, ja? Ja, ja. Weißt du noch, wie ist das? Mit deinen Kindern oder Enkelkindern, was kannst du machen, dass du erkennst, wenn das Kind Bewusstsein hat? Weißt du noch? Ja, wenn es sich selbst im Spiegel erkennt eigentlich, oder? Oder wenn es selbst weiß, dass das aus deinem Spiegel ist, es selbst ist. Oder wenn es sich und seine, also wenn es nicht mehr im völligen Pleroma lebt, sondern sich und seine Umwelt differenzieren kann, wenn es sich quasi als getrennt, nicht als ein Ding mit der gesamten Welt sieht, was eigentlich schade ist, dass wir da rausfallen, aber so ist es halt, sondern wenn es sich auch getrennt von der Mutter sieht und so weiter. Ne? Ja, beziehungsweise man tut ein bisschen Lippenstift auf der Stirn und das Kind, das habe ich mit meinen Enkelkindern gemacht. Ich wusste das nicht, als meine Kinder so klein waren, aber mit meinen Enkelkindern. So, es ist um 18 Monate. Na, die Kleine, die stehen da, die gucken im Spiegel und wenn du einen Lippenstiftpunkt machst am Stirn oder wenn die Krümmeli haben um den Mund, die gucken einfach. Die checken schon irgendetwas, die sehen mich im Spiegel, die reden nicht mit dem Spiegelbild und so, aber die machen nichts. Und da kommt ein Tag und an dem Tag wischen sie das weg. Die gucken im Spiegel, die sehen dann diese Lippenstift da und die wischen es weg. Oder die Krümmeli am Mund und die wischen es weg. Mhm. Und das ist eine konkret operationelle Definition von Ich-Bewusstsein. Mhm. Irgendwie der Mensch dann reflektiert zurück. Und das ist auch zu einer Zeit, wo die Gliazellen ziemlich gewachsen sind, dass irgendwie, das hängt ein bisschen miteinander zusammen. So kam ich auch auf diese Idee, dass wahrscheinlich das hat mit den Gliazellen zu tun, dass irgendwie das, wie in dem Film 2001 Space Odyssey, Hal, der Computer, erlangt Bewusstsein. Das Kind erlangt Bewusstsein. Ja. Ja. Also irgendwie, es muss so irgendwas reflexiv da stattfinden und dann, wie ein Entzündungsprozess oder so. Und diese Gliazellen, und die meisten davon sind Astrozyten, also Astrozyten ist eine Art von Gliazelle. Ja, und ja. Ich finde es sehr interessant, dass die Astros, also dass da Sterne drinnen sind. Ne? Ja, weil jetzt haben wir jetzt wieder bei den Theosophen, die sagen ja, das Bewusstsein kommt von den Sternen, kommt aus dem Kosmos. Und aber in dem Fall Zufall, weil die sind also sternförmig angeordnete Zellen und deshalb nennt man sie eben Astrozyten. Weil wer weiß, vielleicht ist es nicht zufällig, aber das ist der Grund. Und die sind dann quasi an diesem Spiel der Neuronen beteiligt, die messen da irgendwie und steuern. Also da gibt es also die Ebene der Neuronen, dann gibt es die Ebene dieser Gliazellen und Astrozyten und ja. Die messen da und steuern dieses Ganze und verändern oder die Signale, ja. Verändern die Signallaufbahnen. Und diese Messung, das ist jetzt das, was wir vorher oder was du vorher beschrieben hast, das passiert auf einer quantenphysikalischen Ebene. Da haben wir eigentlich ein permanentes in vivo, also im menschlichen Körper, im lebenden menschlichen Körper, ein Doppelspaltexperiment, das die Gliazellen mit diesen Neuronen da vollführen. Ja, genau. Die Neuronen enden, das sind so wie die verschiedenen Spalten. Das Signal geht dem entgegen, das sind so dann verschiedene Neuronen enden, wo das Signal kann durch eins von meinen fünf Finger hier gehen und dementsprechend, wie beobachtet wird, läuft das Signal mehr wie ein Teilchen oder mehr wie eine Welle. Und ist, was ich nicht ganz verstanden habe, ist die Tatsache, dass das eine quantenphysikalische Messung ist. Warum ist das relevant für Bewusstsein jetzt? Und jetzt sind wir wirklich bei diesem Punkt, also es ist ja, wenn man mit sogenannten Esoterikern spricht, es wird immer, wenn man über Bewusstsein spricht, es kommt sofort die Quantenphysik. Keiner hat eine Ahnung von Quantenphysik, wie die meisten jetzt vielleicht gemerkt haben, als wir das Doppelspaltexperiment besprochen haben, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, also ich habe so eine ganz leichte Vorahnung, was da wirklich passiert, aber es ist ein sehr komplexes Thema. Und aber dennoch, so ungefähr, glaube ich, hast du das jetzt dargelegt, was da passiert in diesem Doppelspaltexperiment, warum das so wesentlich ist, dass da eben diese Überlagerung stattfindet, dass da eben diese Zustände gleichzeitig sind und erst durch den Beobachter quasi festgefroren werden und so weiter und so fort. Aber wo und eben diese Wellenfunktion, die dann kollabiert und dann alle Wahrscheinlichkeiten auf ein Ding, also dann gibt es nur mal eines und das hat dann die Wahrscheinlichkeit 1, das ist dann so, ja. Aber erst nach der Messung. Erst nach der Messung, genau. Jemand muss diese Messung machen. Das ist das Bewusstsein. Und genau, und diese Gliazellen. Das braucht man nicht in der klassischen Physik. Ja, genau. Diese klassische Physik läuft das Ding durch die Luft, basta. Deswegen redet man von einem Universum. Es gibt einen ersten Beweger, das ist Gott, der macht der allererste Tick und dann läuft das ganze Universum ab. Das ist klassisch. Und da gibt es keine Änderung, das ist schon alles prädestiniert. Das ist wie ein Dominospiel, das ist klassische Physik. Und für die klassische Physik, du brauchst den Begriff Beobachter gar nicht. Alle Parameter, die du auf Papier kritzelst mit dem Bleistift, die haben mit dem Objekt zu tun, fertig. Du tust nirgends Bezug auf den Beobachter. In der Quantenphysik, du musst die Welt dreiteilen. Subjekt, Objekt, Beobachter. Ah, und deshalb ist es so wichtig, dass es ein quantenphysikalischer Prozess ist, weil der Beobachter in der Quantenphysik vorgeschrieben ist. Ja, so wo ist der Beobachter in unserem Kopf? Aha. Ah, und diese Gliazellen wären zu den Beobachtern der neuronalen Aktivität und das sind dann irgendwie wir. Das ist komplett irre. Irgendwie, ja. Total crazy. Aber also wenn wir versuchen, in der Wissenschaft zu bleiben, na, und nicht, man kann einen Dualismus haben, es gibt eine Seele, der Körper ist unbelebte Materie, es kommt eine Seele rein, das ist die freie Wille, das ist das Leben, bewegt diese Materie herum, dann diese Materie, so das ist wie ein Auto und das Auto ist kaputt und dann geht der Fahrer weg und geht in einem anderen Auto oder geht in den Himmel oder was auch immer. Ich meine, das kann man nicht falsifizieren. Vielleicht ist es in der Tat so. Aber wenn man als Physiker bleiben will, die Wissenschaft, man braucht nicht diese Hypothese von einer Seele in dem Sinn, sondern irgendwie, das hängt alles miteinander zusammen. Und wie gesagt, Lebewesen, Bewusstsein und freier Wille, das ist alles ineinander bezogen und man kann die Grenze verschieben zwischen diese Dinge, aber du brauchst alle drei Konzepte und da im Gehirn, dann muss irgendwo ein Beobachter sein. Du könntest sagen, okay, das ist die Seele, Gary. Ja, was weiß ich. Aber auf jeden Fall, ich brauche noch die Seele noch nicht als metaphysisches Konzept, das dazukommt, sondern ich nehme die Materie an sich und koppele das auf so eine Art und Weise, dass man dann diese Selbstbeobachtung hat. Und vielleicht ist Materie Seele, ich weiß nicht, das ist alles so eins. Deswegen diese Zweieinigkeit gefällt mir so sehr, dass die Welt ist eine Zweieinigkeit aus Geist und Materie. Wir müssen nicht streiten, ist alles Materie, Geist ein Epiphänomen oder umgekehrt. Das ist ein Ding. Ja, und in der Quantenphysik gibt's ja also die feste Materie, die wir so angreifen und in der klassischen Physik beschreiben, ja, dass die Wurfparabel da vorher beschrieben, wenn man einen Ball in die Luft wirft und so. Diese Materie, die löst sich ja zusehends auf, je weiter man sich in die Quantenphysik begibt. Ja, dieses Materie ist beides dementsprechend, wie beobachtet wird, Teilchen oder Welle. Wenn jemand schreibt, Zweieinigkeit ist gleich Dualität, Dualität ist Batman und Penguin. Ja, okay, das sind die beiden gegenüber. Zum Schluss siegt nur eins von den zwei. Genau. Polarität ist wie Mann und Frau, zum Beispiel Plus und Minus Elektrizität, so Polen. Aber Zweieinigkeit ist, man braucht drei Dinge und eins von diesen kombiniert die andere zwei. Und man muss sich diesen Satz dann noch einmal nach dem Gesagten auf der Zunge zergehen lassen oder auf was auch immer. Die Hypnose ist die Quantenwelt des Menschen, die Quantenwelt ist die Hypnose der Materie. Ja, irgendwie. Ich meine, der Ledger hat sich vorgestellt, dass Materie hypnotisiert ist. Ist ja schon irgendwie völlig grotesk. Ja. Aber es ist irgendwie, ja. Irgendwas hat es da. Ich habe in der Klinik gearbeitet, in einer Akutaufnahmestation, und da war ein Physiklehrer, der war knallpsychotisch. Und der hat gehört, dass ich eigentlich auch Physiker bin. Und dann hat er gesagt, Herr Schmid, Magie. Magie ist Hypnose der Materie. Ich fand das so gut, weil das stimmt. Ne? Stell dir vor, ich mache so irgendwelche große Augen und wackele meine Finger und dann ein Stuhl schwebt in der Luft. Ja, der Stuhl ist mir. Das ist Hypnose. Da habe ich mit dem Stuhl hypnotisiert. Magie ist Hypnose der Materie. Und er gab mir diese Idee. Meint der Gast, dass Materie das Bewusstsein schafft aller Evolutionslehre Darwin? Ist eine Frage aus dem Chat jetzt. Nochmals? Meint der Gast, dass Materie das Bewusstsein schafft aller Evolutionslehre Darwins? Kommen wir noch einmal zu dieser Zweieinigkeit zurück. Also die Frage ist eben vom Gast. Ja, irgendwie. Also irgendwie das entwickelt sich. Es gibt so etwas, man redet von Evolution des Bewusstseins. Na, Empathie gehört dazu. Evolution des Bewusstseins. So wahrscheinlich war irgendeine Art rudimentäre Bewusstsein immer vorhanden. Also wenn wir die Quantenphysik anschauen, dann brauchen wir da irgendeine Art diese drei Dinge, Objekt, Subjekt und Beobachtung. Genau. Es ist eine gute Frage, ja, irgendwie schon, aber ich verstehe es natürlich nicht so ganz. Ich versuche nur ein bisschen da zu bleiben, also die Physik ist crazy genug, dass ich brauche nichts noch dazu. Sondern die Physik an sich gibt mir genug zum Rätseln und zu vermuten, dass irgendwie das Bewusstsein evolviert, genau wie die Spezies evolvieren. Ja, du schließt ja Seele nicht aus. auch mit deiner Theorie. Ja, weil also, ich brauche den Begriff Seele nicht, oder Seele wäre eine Zweieinigkeit. Ja, was ist Seele? Normalerweise, wenn man den Begriff Seele benutzt, dann hat man eine Art Dualität. Seele ist, das ist das Idealismus. The Gary hier, okay, ich habe einen Körper und wenn der Körper weg ist, gibt es immer noch ein von sich selbst bewusstes Wesen, das sagt, hi, ich bin der Gary und das ist meine Seele. Und dann bin ich in der Himmel oder Höhle oder irgendwo dazwischen oder werde wieder geboren oder weiß der Kuckuck was. So, Seele wird betrachtet ein bisschen wie eine Substanz. Jetzt, ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben. Das sollte ich auf meiner Website tun. Ich wollte das irgendwo publizieren. Habe ich dir vielleicht erzählt. Stell dir vor, ein Liebespaar. Na? Gary und Susie. Oh, wir lieben einander. Und was machen wir? Susie gibt mir ihr Schal. Na? Und ich gebe Susie meine, so von Highschool, von der Schule, meine Jacke. Ja. Okay, so sie trägt meine Jacke und sie spürt den Gary und ich habe ihr Schal um meinen Hals, ich spüre Susie. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wir machen das modern. Wir sind beide 20 Jahre alt, wir machen ein Reality-Show, weil wir brauchen Geld irgendwo. Und jetzt Susie und Gary nach und nach teilen Organen aus. Das könnte man machen, ab heute, ne? Ab heute, wir nehmen ein Paar, 20 Jahre alt, Susie und Gary, und in diesem Jahr wird die Leber transplantiert. Gary's Leber geht zu Susie, Susie's Leber geht zu Gary. Okay? Nächstes Jahr kommen die Nieren ran. Irgendwann die Lungen. Irgendwann das Herz. Irgendwann die Hände. Irgendwann das Gesicht. Wo ist dann der Gary, wo ist die Susie? Im Gehirn. Ja. Man redet von verkörperte Intelligenz. Wenn wir nehmen dein Gehirn in ein Tier, nehmen wir in einen Hund. Da ist nicht ein, denke ich, nicht ein Tarek, der da sniff, sniff, sniff, denkt, oh, so ist es ein Hund zu sein. Wahrscheinlich ist das ein ganz anderes Wesen. Na, wenn wir das Gehirn anders verkörpern. Es gibt auch diese Anekdoten, ich weiß nicht, ob die stimmen oder nicht, aber das macht für gute Stories. Also das Mädchen hat das Herz von einer ermordeten Mädchen bekommen und hat dann geträumt von dem Mörder. Und so wurde der Mörder erfasst Australien. Ob das stimmt oder nicht, ich weiß nicht, aber das habe ich schon gelesen. Es könnte sein, das ist eine Stadtlegende. Aber es ist faszinierend. Man redet von komischen Änderungen, wenn jemand das Herz von jemand anderem hat. Jetzt Susie und Gary, die tauschen alles aus, was es gibt. Jahr für Jahr für Jahr. Das Gehirn bleibt schon in dem Rumpf. Aber alles in dem Rumpf. Das ist, in dem einen Rumpf ist alles ausgehöhlt und in dem anderen. Wo ist Gary und wo ist Susie? Wo? Die Hände sogar. Ja gut, aber Gary wird noch immer das Bewusstsein haben, dass er Gary ist und Susie noch immer, dass sie Susie ist. Sie hat jetzt nur Garys Hände. Ne? Also in dem Fall finde ich es relativ einfach. Es ist das Gehirn. Ne? Ich glaube nicht, weil die ganzen Neurotransmittoren, die wir haben, die sind überall im Körper. Wir sind sehr stark diktiert auch von in dem Bauch von diesem Mikrobiom. Hast du davon gehört? Nein. Es gibt ein neues Organ, seit 2010 anerkannt von WHO, wiegt etwa so viel wie das Gehirn und diktiert sehr viel von dem, was wir denken. Das nennt man Mikrobiom. Das sind die Bakterien in unserem Körper. Wow. Okay. Das ist total verrückt. Ne? So, das Mikrobiom, man kann das Mikrobiom nicht austauschen zwischen Gary und Susie, aber eventuell das Mikrobiom wird auch ändern. Dadurch, dass wir so viele Organe transplantiert haben. Ja. Oder machen wir es so. Jetzt aber das würde erklären, was du vorher angesprochen hast, diese Urban Myth, dass also bei Organtransplantationen das Bewusstsein des ursprünglichen Organinhabers da mitkommt. Auch bei Körperteilen hat man das angeblich schon festgestellt. Und vielleicht, weil man dann Teile des Mikrobioms irgendwie da mitkriegt von demjenigen. Ja. Oder nehmen wir deine Mutter und deinen Vater. Okay? Jetzt, du triffst deine Mutter und deinen Vater und deine Mutter redet genau wie dein Vater. Es gibt eine Stimme. Was sie sagt, sagt sie. Aber ihre Stimme ist perfekt der Vater. Und Vater ist perfekt die Mutter. Der Vater redet mit einer Stimme und Mama redet mit einer tiefen Stimme. Genau umgekehrt. Wie fasst du das auf? Also ich habe das viele Leute gefragt. Wo ist Mama und Papa? Ist das immer noch Mama und Papa und die machen so einen Blödsinn, die reden wie die andere Person? Oder sind die besessen? Ist die Seele von Mama bei Papa und Papa bei Mama? Ja. Also ich tendiere zu denken, wenn die Stimme so ganz genau ist wie die andere, ich hätte das Gefühl, ich sehe Tarek da. Aber Tarek redet genau wie Susi. Da ist Susi in dem Körper von Tarek. Ja. Wäre mein Gefühl, ne? Irgendwie. Aber es kommt davon, also, was ich sage, ne? Ich meine. Ja, Smalltalk, sagen wir. Natürlich, man kann bisschen explorieren, dass diese Person sagt Dinge, die Susi, nur Susi wissen kann und so. Aber ich mache es sehr simpel, nur ein bisschen Smalltalk. Ich hätte das Gefühl, Susi ist in dem Körper von Tarek. Aber ich glaube nicht an eine Seele eigentlich. Mhm. Und so, wenn ich genug Organe austausche, ich weiß nicht, wo die Person dann ist. Weil du gibst Priorität zum Gehirn. Wir tun dein Gehirn in meinem Körper, mein Gehirn in deinem Körper. Also ist das einfach Tarek hier und Gary dort? Das wird ja auch bald zur Wirklichkeit. Es wurde letztens ja ernsthaft von einer Kopftransplantation gesprochen. Ja. Aber das andere Experiment könnte man machen heute. Wobei bei einer Kopftransplantation. Ja, alle diese Organe, ein Organ nach dem anderen, Jahr für Jahr. Es ist ein russischer Arzt und er behauptet, dass er auch die Kopftransplantation jetzt schon machen könnte. Ja, weiß, das habe ich. Man hat es noch nie versucht, glaube ich, zumindest nicht in der Öffentlichkeit zugegeben. Wahrscheinlich hat man es versucht und es ist misslungen. Aber es gibt die Kopftransplantation. Und manche haben dann geglaubt, dass der Körper gleich bleibt und der Kopf, man kriegt dann einen neuen Kopf. Ne? Was ich auch interessant finde. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die über die Kopftransplantation. Und die dachten dann, dass sie einfach einen neuen Kopf bekommen und nicht der Kopf quasi gleich bleibt und sie gleich bleibt und sie einen neuen Körper bekommen. Und das fand ich total absurd, aber das finde nur ich absurd. Offenbar denken da viele so wie du, dass also das Bewusstsein nicht unbedingt im Kopf sitzt, ja. Vielleicht da überhaupt nicht so. Und andere wieder sagen sowieso, es gibt eine Seele, die sowieso völlig, weil die Frage, wenn du jetzt sagst, also du sagst jetzt im Prinzip ja, dass also du kommst eigentlich ohne eine Seele aus. Ja? Also du brauchst es nicht, um dir das Ganze zu erklären. Ja? Du siehst und du hast einen Kandidaten für einen Mechanismus, der diesen versteckten Beobachter in uns manifestieren kann. Das sind diese Gliazellen und dieses permanente Doppelspaltexperiment. Jetzt, wenn man aber zum Beispiel, du warst am C.G. Jung-Institut, da gibt es diese außerkörperlichen Erfahrungen. Da gibt's also Menschen, die dann irgendwo auch Dinge, also objektiv sehen, die dann auch überprüfbar sind, die sie aus dieser Position gar nicht sehen konnten und so weiter und so fort. Soweit wie ich weiß, solche Experimente würden nicht eigentlich bestätigt. Es ist. Du sagst, es gibt's nicht. Hast du je luzide Träume gehabt? Luzide Träume. Im Traum weißt du, dass du träumst. Ja. Die habe ich häufig gehabt als Kind. Und das, glaube ich, daher kommt diese Idee von Out-of-Body-Experience, weil du erlebst dich irgendwie die Welt realer als real. Du kannst herumreisen und Leute begegnen und alles. Aber soweit ich weiß, gibt es keinen Informationsaustausch eigentlich. Ich weiß, in diesen Nahtod-Erfahrungen, es gibt Versuche, oberhalb von dem Operationssaal auf die Decke. Ja, gibt es eine Zahl oder so. Aber bis jetzt, soweit wie ich weiß, würde das nicht, also diese Zahl oder Wort oder was auch immer, das würde nicht gesehen. Was möglich Komisch, wäre... Komisch, ich habe da was ganz anderes gehört. Das finde ich interessant. Okay. Vielleicht unsere Glaubenssysteme, die da reinschauen. Ich habe gehört, dass dieses Experiment funktioniert hat. Also dass die die Menschen, die da operiert wurden oder so, wenn sie eine, also vielleicht sollte man das ein bisschen ausholen, also oder da ein bisschen ausholen. Also es gab immer wieder, gibt es eben außerkörperliche Erfahrungen, die Menschen haben, die gerade am Operationstisch liegen. Also die sehen sich dann selbst, wie sie da operiert werden und so und beschreiben das auch und beschreiben ja auch Dinge, die mit ihnen gemacht wurden, währenddessen sie in Vollnarkose waren. Also das, das hast du auch noch nicht gehört oder so, oder? Ja, das habe ich gehört. Ja, aber woher wissen Sie das dann zum Beispiel? Ne? Ja, okay. Aber was möglich wäre, ist, dass der Mensch liegt da im Koma. Das wäre über eine Verschränkung, dass er nimmt teil an dem Bewusstsein von den anderen Leuten da in dem Raum. Mhm. Dass sein Bewusstsein irgendwie hat Teilnahme, eine Art Schwarmintelligenz. Man redet von einem, okay, mein Gehirn und jetzt, dass wir miteinander kommunizieren, man könnte sehen, dass gewisse Hirnarealien aktiviert sind bei dir und bei mir durch unsere Kommunikation. Das ist Sozialhirn. Und jetzt über den Quantenverschränkung ist es für mich nicht ausgeschlossen, dass irgendwie man könnte anzapfen an den Bewusstsein von den anderen Leuten da. Das könnte sein. Was anscheinend, also soweit wie ich weiß, nicht gibt, Dinge, wo keiner von uns wissen, nämlich welche Zahl ist auf den Dach zu sehen. Das wissen keiner von uns im OP-Saal und auch nicht der in der Operation. Und er weiß auch nicht, auch nachher. Ja, aber könnte er da dann halt den, der es weiß, anzapfen, ne? Ja, okay, wenn diese Person da wäre. Ja, muss die da sein? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, die normalerweise weiß niemand. Das ist eben die Idee, weil es könnte auch sein, dass es irgendwie kommuniziert wird. Also, finde ich interessant. Also du sagst, aber es ist faszinierend. Man weiß nicht. Meine Sicht aber von der ganzen Sache ist sowieso aber ein Problem in der ganzen Sache, was wir versuchen, also zum Beispiel ich, der Gary hier mit seinem Bewusstsein versucht, das Bewusstsein zu verstehen. Das ist wie eine Menge, das sich selbst mathematisch gesehen, eine Menge, das sich selbst als Element in sich hat. Das nennt man eine Antimony. Das, von dem hat Bertrand Russell in seinem Mathematica Principia geschrieben. Das ist eine Art Paradox. Ja. Und letztendlich, wenn du mich fragst, sozusagen, wie weit die Gedanken gehen, ich denke letztendlich, es wird Sachen geben, die wir nicht verstehen können. Und mein Bezug dort ist auf das Buch Flatland, Flachland. Vielleicht habe ich das erwähnt. Es gibt von Edwin R. Abbott ein Buch, das er geschrieben hat, oh, lange her. Ja, da geht es um höherdimensionale Wirklichkeiten. Also er beschreibt da, glaube ich, eine zweidimensionale Welt und dann eine Interaktion mit einem dreidimensionalen Wesen. Ne? Und jetzt muss man sich das Ganze nochmal so weit vorstellen, dass halt jetzt ein bewusstes Wesen aus der vierten oder fünften oder x-ten Dimension in unsere Reihen greift. Ne? Und das würde man dann auch nicht verstehen, was da passiert, weil plötzlich was auftauchen würde für uns und wir wissen nicht woher und so weiter und so fort. Ne? Genau, so wir sind, du und ich, wir sind wie diese zweidimensionale Wesen und wir versuchen die dritte Dimension zu verstehen. Das ist unmöglich. Mhm. Ja? Und wahrscheinlich letztendlich ist viel von dem, also außerhalb unserer Bereich, aber ich versuche mindestens soweit ich kann, das zu erfassen mit den Mitteln, die wir haben, zum Beispiel jetzt die Quantenphysik. Die Quantenphysik an sich ist eine lineare Theorie, sagt man mathematisch, nicht eine nicht-lineare Theorie. Das ist auch an sich ein Problem. Aber die Quantenphysik bringt der Beobachter rein. Und das ist cool. Und so, der Beobachter hat etwas mit Seele oder, ja, ich weiß nicht. Aber ich brauche den Begriff Seele nicht, weil ich bleibe mit dem Beobachter Objekt-Subjekt. Aber du sagst ja selbst, also ich meine, in der Superstring-Theorie zum Beispiel sind wir schon bei 11 oder sind es schon 12 Dimensionen mittlerweile. Auch Burkhard Heim hat das in einem sechsdimensionalen Raum beschrieben. Aber könnte es dann nicht sein, dass dieses Ding, das man jetzt Seele nennt, ist ja auch nur jetzt ein Begriff, dass dass das ein Teil unseres Körpers ist, also da verletzen wir jetzt diese These der oder die Vorstellung der Zweieinigkeit ja nicht. Es ist Teil unseres Körpers, Aber es ist ein Teil, der eben auch außerhalb der Raumzeit ist, weil es immer in einer höheren Dimension ist. Und dort ist das dann angesiedelt und dieser Teil verwendet vielleicht diesen Mechanismus, den du gefunden haben willst, über Gliazellen, um quasi zu kommunizieren mit der dreidimensionalen Raumzeit. Genau, wir sind so wie Radioempfänger oder sowas. Wir channeln uns dann irgendwo selbst, ne? Ja. Es Wer könnte doch weiß? sein, ne? Ja, die Theorie ist nicht falsifizierbar, ne? Das ist dasselbe mit der Physik. Es ist eine Enttäuschung, aber etwa seit dieser Hochenergie, Experimente und diese höheren Dimensionen, die meiste von diesen Theorien sind nicht falsifizierbar. Das heißt, es ist eigentlich Märchen und nicht Wissenschaft. Aber man sagt, okay, aber die einfachste Theorie, die nehmen wir als die Wahrheit. Wir können nicht mehr Dinge falsifizieren, aber wir nehmen eine Theorie, wenn ich mit 17,5 Dimensionen einiges zusammenbringen kann und erklären, und die anderen brauchen 18 oder 19, dann wird meine Theorie als die wahre genommen, obwohl meine Theorie ist vielleicht nicht falsifizierbar. Und eigentlich für Wissenschaft muss man falsifizierbare Hypothesen Das haben. heißt, man muss halt ein Experiment definieren können und dieses Ex und eine Vorhersage treffen und dann muss diese Vorhersage im Experiment eintreffen. Das ist eine Falsifikation, beziehungsweise das ist eine Und dass es Bestätigung. nicht einkommt, ja. Man Und muss wenn es dann die nicht eintrifft, dann hat man es falsifiziert, dann kann man die Theorie kübeln. Genau, ich würde sagen zum Beispiel, es gibt jetzt in Luzern dieses große Experiment oder große Projekt mit Computer, kostet ein Billionen Franken, glaube ich, oder Euro. Es ist wunderbar, weil es ist viel Jobs und so und Elektriker werden bezahlt und Putzpersonal und so. Das ist sehr gut für die Wirtschaft, aber der Gary hier, ich würde sagen, durch meine Hypothese, dass man diese Gliazellen braucht, beziehungsweise man braucht noch mehr als die Synapsen. Ne? Ein Computer, der nur auf der Basis von Synapsen läuft, wird kein Bewusstsein haben. Das ist meine Theorie dann, weil ich brauche einen Beobachter irgendwie eingebaut, so man muss Synapsen gibt es im Gehirn und im Computer, aber diese, warum gibt es Dendriten, Terminalenden und Glia im Gehirn? Ich würde sagen, es gibt Terminalenden und Glia im Gehirn, damit das Gehirn Bewusstsein erlangen kann. Und ein Computer musste das auch in sich haben. Aber das heißt, es wäre ohne weiteres möglich, einen bewussten Computer zu bauen. Vielleicht, aber man muss nicht in Luzern jetzt. Oder in Lausanne. Die müssten dann irgendwie diese Gliazellen mit In einbauen. Lausanne bauen sie ein Ding, das hat nur die Neuronen, Ja, sozusagen, die Synapsen, die Neuronen und die ne? Synapsen, Ja, das aber simuliert nur nicht. diese Ebene, aber nicht diese Genau. übergeordnete Glia-Ebene. Genau, Und du sagst, ja. dieser Computer kann nicht Bewusstsein erlangen. Genau, auch diese Computer, die Go spielen und Schach spielen und so. Ja. Die lernen, aber die werden, das ist dieses Supervised Learning. Und die Unsupervised Learning hat auch irgendwo einen Anfang mit einem Supervisor. Irgendwann diese Dinge können dann selbst weiter Verbindungen machen. Aber die müssen irgendwie, es ist eben wie ein Zündungsprozess, es muss irgendwie angefangen werden. Aber es braucht irgendwo einen Beobachter, der von außen kommt, bis jetzt. Und ein Computer mit Bewusstsein, ganz simpel gesagt, ja, das ist ein Computer, ich bastle etwas und der Computer fragt sich, was macht er da mit meiner Tastatur? Hey Kerle, also du hast auf B gedrückt, aber das mache ich nicht. Ja, aber Also das ist ja. deswegen Leben, Bewusstsein und freier Wille irgendwie zusammen. Dann das Ding wäre ein Lebewesen aus meiner Sicht. Auch wenn es nur Silikon ist und nicht Kohlenstoff. Aber genau, du sagst, das muss von außen kommen, ja? Aber kommen diese Gliazellen jetzt wirklich von außen? Okay, da ist dieser Bis Messprozess. jetzt, nee, bis jetzt dieser dass die Computer lernen, das kommt von außen. Ich meine, Und der Mensch, das kommt von außen, der ja, das ist Bio. der Mensch. Und der Computer muss so gebaut werden, dass es nicht von außen kommen muss, wie die Glienzellen. Irgendwie das Ding muss, aber das wäre dann eigentlich ein Lebewesen, finde ich. Aber ich komme jetzt zurück auf den Menschen rein. Also du sagst, dass der versteckte Beobachter ist etwas, das von außen kommt. Ja? Oder nein, der versteckte Beobachter ist in dem System inhärent. Okay. Wenn das System lebt, ja, hat es ein Bewusstsein, hat es irgendwo eine freie Wille, da ist eine Rekursivität da. Irgendwo muss ein Beobachter versteckt sein. Das ist das, was ich sehe bei uns wahrscheinlich irgendwie in diese Glierzellen, weißt du, Kuckuck, wo sonst. Und das musste man, wenn man einen Computer machen will, das wirklich Bewusstsein hat, dann sagte Gary, das wäre seine falsifizierbare Hypothese, du musst irgendwie diese Rekursivität einbauen in dem System selber. Aber dann sagte Gary auch, das Ding wäre ein Lebewesen und hätte eine freie Wille. Alles zugleich. Mhm. Und das ist notwendig, um Bewusstsein zu erlangen. Also diese Ebene quasi über den Neuronen ist notwendig, um Bewusstsein zu erlangen. Und jetzt nochmal zurück. Also du sagst also, wie gesagt, also ich muss da nochmal nachlesen, aber meiner Meinung nach war das eindeutig, dass es da Versuche gab, wo also und da gab es ja mehrere Dinge. Ich habe das leider nicht parat, weil ich wusste jetzt auch nicht, dass unser Gespräch in die Richtung entwickelt, aber das finde ich jetzt gerade sehr spannend. Weil, also die meisten Menschen im Chat auch sind da mit dir völlig anderer Meinung, also sind völlig anderer Meinung als du. Und die meisten Gäste auch. Die Meinung, dass es also, dass die Seele in dem Sinn nicht existiert als etwas Eigenständiges, das da drauf schaut auf den Menschen, dass wir Bioroboter sind im Prinzip. Also das ist, was du sagst, wir sind Bioroboter, oder? Nee, okay, Moment. Ich glaube nicht, okay, ich brauche die Hypothese von einer Seele aus einer separate Existenz, das irgendwie den Körper belebt, sagen wir. Sondern der Körper, die Materie irgendwie kann sich selbst beleben. Vielleicht das Universum ist ein Lebewesen. Selbsthypnose, die Materie. Man redet von Gaia, die Erde vielleicht durch unsere Computer und unsere Vernetzung jetzt mit den Handys und so, vielleicht bauen wir auf eine größere Lebewesen, das dann mit anderen Planeten kommunizieren wird. Und wir sitzen hier, wie die einzelne Zelle in den Gary da, die sitzen da und machen weiß der Kuckuck was, haben wahrscheinlich schon eine Art Bewusstsein und verstehen sich als unabhängig, aber hier sitzt der Gary und sagt, ich bin ich, und wir konstruieren aus der Welt eine höhere Bewusstsein. Stehst du? Das ist vielleicht alles irgendwo, dass die Welt so ist, eine diese Dreieinigkeit zwischen irgendwie zwischen diese Bewusstsein, Lebewesen und freier Wille. Vielleicht das ganze Universum denkt. Oder die Erde denkt. Und wir sitzen hier und du und ich denken. Und die kleinen Zellen in uns denken. Ne? Also, aber so, was ist die Seele? Das ist mehr dieser Wunsch. Und ich hätte das gern. Also ich bin nicht irgendwie einverstanden, wenn ich tot bin, dann ist kein kognisente Wesen, der sich erkennt als Gary Bruno Schmidt. Das ist eine narzisstische Kränkung für mich. Das würde gerne weitergehen, aber ich das ist der Punkt, das kann ich nicht glauben, ja. Also vielleicht ist es. Das ist ja der Knackpunkt. Es geht ja dann um postmortale Zustände. Also wenn wir jetzt sagen, Und ich glaube ja doch, dass du das jetzt sagst. Wir sind Biocomputer, nur ist die Biologie, die Materie selbst belebt. Ja, also du verschiebst das ein bisschen. Genau, irgendwie, ja. Du verschiebst das im Prinzip ein bisschen, ne, eigentlich, kann man sagen. Du sagst, wir brauchen diese höhere Dimensionen, das brauchen wir alles nicht, weil wir es nicht falsifizieren können, weil wir leider keine Messinstrumente haben und so. Wir können da keine Experimente definieren. Und deshalb ist das in deiner Weltschau ist das. Sind das Märchen? Ist ja nichts gegen Märchen zu sagen, aber das sind sie eben. Ja. Aber du verschiebst es ja eigentlich dann jetzt in die Materie rein und du sagst dann, naja, vielleicht ist die Materie hypnotisiert. Ja, ne? Irgendwie, gut. Ja. Aber das wirklich zu verstehen, dann habe ich mein Flatland, dass wahrscheinlich werden wir das nicht mit so richtig begreifen können. Oder es ist eine Evolution, der eine Kollege dann hat gefragt, ja, diese Evolution von Bewusstsein, dass das, was wir unter Bewusstsein verstehen, geht weiter. So eine Diskussion, wie wir jetzt haben, hätten wir kaum haben können vor ein paar tausend Jahren. Ne? Weil wir haben ganz andere Begriffe im Kopf. Keine Ahnung, was vor ein paar tausend Jahren waren, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Aber schließt du somit aus, dass es postmodale Zustände geben kann? Ich meine, ob jetzt unser Ego, ob jetzt du als Gary und ich als Tarek, ob wir jetzt ob unsere Egos, also diese Schicht quasi, die wir wissen halt, ja, ich bin dann und dann geboren und das sind meine Schuhe und da wohne ich, ja, dass die vielleicht abfällt, ja, das ist ja relativ irgendwo sogar einleuchtend, ne, wenn wir sterben, weil die Schnittstelle zu diesem Leben ja weg ist, ne, also unser Körper ist ja dann weg. Ja, und daher, wozu müssen wir noch wissen, wer ich bin und wie ich aussehe, ja? Also diese narzisstische, dieser Teil, der fällt weg, okay. Ja, aber höre ich auf zu denken und zu reflektieren, wenn ich sterbe? Das ist eigentlich, das ist was das mich ist, extrem interessiert. Genau, was glaubst du? Aus selbsterkennendes Wesen. Das, ich vermute, also im Sinne von diesem Flatland, das ist nicht mehr relevant. Wenn diese zweidimensionale Figuren diese Ebene verlassen können und eine Dreidimensionalität an sich nehmen, dann ist alle diese Sachen, die sie denen gekümmert haben, in der zweidimensionalen Welt nicht mehr relevant. Und so ist es vielleicht nicht mehr relevant, ob es sowas gibt, das sich erkennt als Gary Bruno Schmid und sagt, hi folks, sondern dass ich komme in eine andere Dimension. Vielleicht ich sterbe nicht, ich werde neu downloaden. Du wirst irgendwie in die Cloud hochgeladen. Ja, genau. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich zweifle in der Tat, dass ein Existenz, der sich selbst erkennt, wie ich jetzt als Gary Bruno Schmid, ich vermute, das gibt's nicht. Aber ich kann. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist okay, weil ich weiß nicht. Ja, also ich glaube auch nicht, dass wir dann postmortal noch immer wir sind. Aber ich glaube auch nicht, dass der Kern meines Wesens verschwindet. Bleib dabei, das ist super. Kern deines Wesens. Gibt es sowas wie ein Kern deines Wesens oder tut das, was du entwickelst hier als Kern deines Wesens, also diese Tarek, den wir kennenlernen und so, tut das dann Teilnahme haben an einem größeren Wesen und erkennt sich, braucht sich nicht mehr zu erkennen als sich, sondern es geht auf in etwas Größeres oder bleibt es als ein selbsterkennender Kern? Das ist eine gute Frage. Das ist dieser Kern deines Wesens, das wäre eine Art Seele. Mhm. Oder? Eine Identität, die über die somatische Existenz hinausgeht. Darüber hinausgehend, du hast eben das gesagt, geht das auf in etwas Größerem. Diese Seele könnte doch genau dieser Teil von etwas Größerem sein, auf das wir dann reduziert werden. Weil genau, der Körper dann nicht weg. In 1000 Jahren sitzen wir da alle an irgendwelchem Pult und wir docken Zeugs rein und haben Sex und Spaß und bestellen Sachen zu essen und schauen Videos und wir denken, ja, ich bin der Gary und ich sitze hier und ich mache, ich weiß nicht was. Und eigentlich bin ich nur ein Teil von einem größeren, von der Erde, sagen wir. Und ich bin nur ein Teil von den Gedanken von der Erde. Erde denkt durch den Gary. Aber der Gary sagt, ich bin Gary, hallo. Aber ich bin nur ein Gedankenprozess in einem größeren Bewusstsein. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das ist dieses Gaia-Prinzip. Ja, aber das ist die Evolution, die jetzt langsam stattfindet. Also dieser Austausch von Bildern und Kommunikationen, Chats und iPodcasts und so. Wir bauen eine größere Bewusstsein auf, vielleicht. Du und ich. Und muss das aber jetzt bei der Erde enden? Ich meine, Gott, kam auch schon oft jetzt im Chat. Gott. Ja. Was ist mit ihm? Ihr, es. Ja. Wo siehst du, wenn überhaupt, Gott? Ja, okay, ich, das ist das Problem mit dem Begriff. Gott ist vielleicht Zufall. Es gibt Zufall. Das Zufall ist überall, ist omnipotent und so. Ich meine, ich glaube nicht an Gott als eine Figur, irgendwelcher Mann oder Frau mit Bart oder ohne Bart. Frau mit Bart, doch, ich glaube, es ist. Also man würde sagen, ich glaube nicht an Gott. Okay, bin ich ein Atheist, sage ich es. Ich glaube, wie in diesem Flatland-Bild, ich glaube, es gibt mehr, als was der Gary überhaupt begreifen kann. Das glaube ich schon. Es gibt etwas größer. Das sicher. Und ich versuche einfach in die Zeit, die ich hier habe, als Wesen, das denken kann und so, dann habe ich aber meinen Spaß mit solchen Gedanken und versuchen, die Dinge, die ich gelernt habe, ein bisschen ernst zu nehmen und mit dem weiterzugehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das geantwortet habe oder nicht. An einem klassischen, dogmatischen Gott glaube ich nicht, nein. Mhm. Ja. So ein Wesen, der guckt und sagt, oh, hello Gary, du bist gut oder böse oder irgendetwas, das glaube ich nicht. Aber vielleicht gibt es sowas. Also ich würde nicht sagen, das gibt's nicht. But, yeah, I don't know. Ja, es ist halt die Frage, ne? Ich meine, so wie der Beobachter quasi erst die Wahrscheinlichkeiten kollabieren lässt und dann ein Ding vielleicht, wir sind alle Beobachter, ne? Dieser Realität, ne? Vielleicht gibt's für dich das nicht, für einen anderen gibt's es dann. Es gibt ein Mystiker Ibn Arabi, ja, ein Denker 1165 bis 1240. Und er hat gesagt, der Mensch ist die Art und Weise, von Gott sich selbst kennenzulernen. Ja. Gott lernt sich selbst kennen durch die Augen des Menschen. Das finde ich cool. Also ich auch, wenn überhaupt, ich bin ein bisschen so ein Liebesmystiker, sagen wir. Ich habe so ein Ding geschrieben, ich habe das nicht publiziert, aber es ist in der Zentralbibliothek, wo ich das Gedankengut von Ibn Arabi, John von Neumann, ne? So, mhm. Ibn Arabi sagt, der hat auch diese Zweieinigkeit, Gott, Mensch und Liebe. Liebe ist eine Zweieinigkeit von Mensch und Gott, sozusagen, in Gary's Words. Mhm. Und das ist ähnlich wie dieser psychophysikalische Parallelismus bei John von Neumann. Und C.G. Jung hat Ego und, also Ich und Selbst ist der Mensch. Der Mensch ist sozusagen eine Zweieinigkeit aus Ich und Selbst. Und das Selbst ist das Göttliche im Menschen. Ne? So, das ist irgendwie ein Vergleich da. Und das Gebet bei den Liebesmystikern ist zum Beispiel, wenn ich ein Mercedes haben will, ich bete nicht an Gott an, oh dear Lord, please buy me a Mercedes-Benz, wenn du dieses Lied kennst von Janis Joplin, hast du vielleicht gehört? Ja. Oh Lord, yeah. Won't you buy me? Dear Lord, please buy me a Mercedes-Benz. Yeah. So, statt, also ich mache einen Witz, ich sage, ich wollte ein Mercedes. So, ich habe einen Parkplatz gemietet, dann habe ich gebetet, Gott, bitte Mercedes. Gucke am Parkplatz jeden Morgen, kein Mercedes. Bete zweimal am Tag, kein Mercedes. Gehe in die Kirche, kein Mercedes. Hab gehört, in dem Mittelalter, die Leute haben sich flagelliert, so ich flagelliere mich. Dear Lord, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, gib mir ein Mercedes. Immer noch kein Mercedes. Der Liebesmystiker, jetzt in meiner modernen Version, der Liebesmystiker, der betet so. Der sagt nicht, Gott, gib mir ein Mercedes, sondern der sagt, hey Alter da im Himmel, hier ist der Gary, er ist es wert, ein Mercedes zu fahren. Wenn du ein Mercedes übrig hast, kannst du es mir schenken. So, der Gottesknecht öffnet seine Seele wie ein Kelch und wartet auf Gottes Gnade. Ist das nicht wunderbar? Aha. Ich liebe das, ne? Das ist so irgendwie, aber Gott wird nicht personifiziert, sondern der Mensch ist irgendwie Gott. Aber das ist Blasphemie für viele Religionen. Und diese Liebesmystiker, die würden dann verfolgt und umgebracht und so, weil die sagen, okay, Liebe ist Gott, aber der Mensch ist die Art und Weise, wie Gott sich selbst lieben kann. Über den Menschen. Ja. Da kommen wir in diese Rekursivität, diese Zweieinigkeit. wieder zurück. Hast du von hast du von dem Buch The Secret gehört? Ein Buch, das mir furchtbar auf die Nerven gegangen ist, aber das hat auch so ähnliche Dinge besprochen, ne? Wie man sich Dinge wünscht. Du kennst das wahrscheinlich. Ja. Oder? Und da gab es halt Tausende. Ich habe es gelesen, weil solche Bücher, Ich habe es bis zur Hälfte gelesen, dann hat es mich so anzippt. aber und da gibt es ja Unmengen von solchen Theorien inzwischen. Und vielleicht geht das alles auf Al-Arabi zurück. Finde ich interessant. Ja, also ich finde Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, Ich finde den wirklich ein cooler Typ. Mhm. Und seine Gedanken gut, habe ich nicht viel von ihm gelesen und eben, ich sehe viel Quantenphysik da drin, indirekt in diese Zweieinigkeit und jüngste Philosophie. Irgendein türkischer Professor aus Köln hat das Manuskript auf Englisch in der Zentralbibliothek gefunden und hat das dann übersetzt auf Türkisch. Aber ich kann es selber nicht lesen. Es heißt My Unity auf Türkisch. Mhm. Ibiliklik oder so, irgend sowas. Ich kann es nicht sagen, weil ich kann nicht Türkisch sprechen. Das würde ich gerne mal überarbeiten und wieder ausgeben. Das sind faszinierende Dinge. Und wenn wir hier kommen, also vielleicht für ein anderes Mal, wenn Interesse da ist, diese ganze Idee von Verschränkung, wie die Teilchen miteinander verschränkt sind, das hat viel Analogien zu das, wenn Leute das Gefühl haben, dass etwas ist. Und da habe ich das Buch Click geschrieben. Ne? In dem Buch Click habe ich mich auseinandergesetzt mit solchen Phänomenen, mit vielen Geschichten von Leuten, die ich kenne. Mhm. Und da drin ist auch das mit diesen Nahtoderlebnissen. Ich habe mich da auseinandergesetzt mit der ganzen Literatur. Das ist in dem Buch Click, wo ich behaupte, so wie ich die Literatur durchforscht habe, solche Experimente waren noch nicht erfolgreich. So. Also du sagst, all diese Experimente sind nicht, das finde ich höchst interessant. Und ich denke, ich muss das Buch Click lesen und dann müssen wir uns da nochmal zusammensetzen. Ja, vielleicht habe ich ein Experiment verpasst oder so. Aber soweit wie ich weiß, ist es nicht da. Aber ich könnte mir vorstellen, dass unser Bewusstsein Teilhabe hat, ein Bewusstsein von den Leuten um uns herum unter extremen Bedingungen. Und dann wir sehen sozusagen durch die Augen den anderen. Das könnte sein. Ne? Mhm. Das ist alles so faszinierend. Ne? Absolut, ja, ja. Du hast auch jetzt von Al-Arabi, Ibn al-Arabi inspiriert, also Gott erfährt sich selbst durch uns. Ja? Ja. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Und es passt ja auch irgendwie zu diesem Konzept von wir sind alle, we are all one. Wir sind alle eins, das All eine. Ne? Das heißt, dass wir, und das würde ja dann heißen, dass wir dann, wenn wir sterben, einfach zu dem zurückfallen oder einfach wieder in diesem einen existieren und aber sehr wohl natürlich dann auch noch weiter. Ich meine, was weiterdenken. Was ich mir einfach nicht vorstellen kann, mich konnte da bis jetzt noch niemand davon überzeugen. Vielleicht aber auch nur, weil es mir Angst macht. Ich weiß es nicht. Aber der Punkt ist, es ist aber ganz ehrlich so, wenn ich mir wirklich versuche zu vorstellen, ich versuche mir den Moment meines Todes vorzustellen. Ja, das mache ich manchmal. Ist sehr morbid, aber es ist irgendwie, es hat was. Und dann, okay, und jetzt verschwinde ich. Ja? Und ich denke nicht mehr. Also ich denke jetzt, dass ich nicht mehr denke. Das, it doesn't compute. Weißt du, was ich meine? Da beißt sich der Hund in den Schwanz. Ja, das ist diese narzisstische Kränkung. Ne? Ist es vielleicht nur eine narzisstische Kränkung? Ich kann es nicht ausschließen. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Es ist aber alleine, dass wir uns damit beschäftigen, wahrscheinlich, dass es wieder, ich wiederhole mich ein paar Mal, aber es ist nicht richtig. Das ist diese Flatland-Bild, dass irgendwie dann werde ich sehen. Entweder ist es so oder so oder so, aber wahrscheinlich müssen wir sterben letztendlich, um das zu wissen. Ja. Wahrscheinlich können wir nicht wissen, wie es ist nach dem Tod, solange wir leben. Das klingt wie eine Trivia, aber ich kann wissen, wie es ist in China, ohne nach China zu gehen, indem ich auf YouTube gucken und mit dir reden und bla bla bla. Aber sterben, wahrscheinlich muss man sterben und dann wird man sehen, wie das ist in diese größere Schema. Ich habe ja auch schon mit Leuten Interviews gemacht, die tot waren. Also klinisch tot. Klinisch tot, ja. Das also habe ich keine Gehirn. Zittrig, ja. Ja, keine Gehirnfunktion mehr und so weiter. Und die da die tollsten Erlebnisse hatten und wieder zurückkamen und völlig veränderte Menschen waren. Ne? Ja. Aber die sind eben wieder zurückgekommen und das, daher kann man sagen, die waren noch, eben noch nicht wirklich tot. Weil man könnte sagen, weil wenn sie tot gewesen wären, dann wären sie nicht zurückgekommen. Ja? Also das ist das immer wieder bei der Falsifizierung, kann man nicht. Ja? Und deshalb, es kann dann jeder recht haben, was auch immer jetzt jemand glaubt, der diese Sendung hört oder du glaubst, also ja, es ist. Aber es ist eigentlich neben der Frage, was ist Bewusstsein, ist ja die nächst spannende Frage und hört Bewusstsein irgendwann auf? Ja, und dann, wenn du sagst, hört es auf, wir gehen zurück zu deinem Begriff mit dem Kern. Ich vermute, dass das sich selbst beobachtende Wesen, Gary Bruno Schmid, existiert nicht mehr in dieser Form nach dem Tod des Körpers. Aber im Sinne von Ibn Arabi sagen wir, wo diese Wesen, Gary Bruno Schmid, jetzt eine Art und Weise ist, für die Gottheit sich selber kennenzulernen, dann werde ich teilhaben an diese andere Dinge, an diese andere Dimension. Ja, aber Moment. Wenn du und ich, wenn wir nur Kanäle sind, in denen sich Gott selbst kennenlernt, dann sind wir in unserem Kern Gott. Ja, das ist eben die Aussage. C.G. Jung redet von das Selbst, das Göttliche im Mensch. Ibn Arabi, wir sind die Art und, also Gott ist in uns, wir sind die Art und Weise. Also Liebe ist Gott. Und wenn wir lieben, auch physisch lieben, das ist ein göttlicher Akt. Also der Mensch, das ist eine kleine Abschweifung, aber es hat mit dem Thema zu tun. Also wie kann ich Gott nah sein? Ich will Gott ähneln. Gott hat kein Geschlecht. Okay, ich könnte die Sexualität transzendieren, indem ich mir sage, okay, ich brauche Sexualität nicht verdrängen, sondern wirklich überwinden. Das ist der weiße Tantra, das ist der asketischen Weg. Und der ekstatischen Weg, der Weg der Liebesmystiker, ist durch die Vereinigung. Dann verschwinden die Geschlechter Mann und Frau. Und das Wesen, das körperlich vereinigte Wesen ist Gott ähnlich. Oder ähnlicher. Ähnlicher, ja. Ähnlich, ja, ist wirklich ähnlich, ähnlicher. Dass irgendwie über die Vereinigung, die Liebe, irgendwie durch das Zusammenkommen irgendwo. Es ist eine interessante Idee, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe mir da jetzt noch viele Dinge aufgeschrieben. Also du hast es auch schon jetzt kurz angesprochen. Also Telepathie könnte durch diese Verschränkung erklärbar sein. Ne? Genau. Da gibt es auch einen Dr. Lucadou, der auch Quantenphysiker ist. Ja, den kenne ich, ja. Das denke ich mir, ne? Der ja durchaus ähnliche Ideen da verfolgt, aber nachdem ich dein Buch klick. Ja, auf jeden Fall kluger Kopf, ich meine, er ist Quantenphysiker. It's not rocket science, it's worse. It's much worse. also im Prinzip, ich würde sagen, viel weiter werden wir da heute jetzt nicht kommen, aber ich fand das sehr spannend jetzt und ich würde sehr gern unser Gespräch so gegen Ende des Jahres mal fortführen. Ja, wir könnten das machen mit Verschränkungen, was das zu tun hat mit verschiedenen Phänomenen. Verschiedene Hypnose finde ich ja sehr interessant. Ne? Ja, wo hört die Hypnose auf? Wo fängt, ne? Ich meine, du hast in einem deiner Papers, ist ein wunderbares Freud-Zitat, das vielleicht am Ende jetzt gut passt. Die Worte unserer täglichen Reden sind nichts anderes als abgeblaster Zauber. Ja, ist das nicht schön? Ja. Sehr schön, wirklich schön. Also Freud hat sich auch mit vielen Dingen beschäftigt, wo er sich ziemlich die Finger verbrannt hat und so, weil er wollte ja einfach in der etablierten Wissenschaft diese Ideen einbringen und da konnte er dann nicht mit irgendwas daherkommen, wo die dann überhaupt nichts damit anfangen konnten. Aber Freud war jetzt kein stumpfer Materialist, genauso wenig wie du das bist, weil Also du sagst ja selbst Materialismus und wie sagt man da? Idealismus. Diese Dualität. Ja, also das ist ein Materialismus, so ein Spiritismus oder so. Ja, diese Pole. Also da bin ich völlig bei dir. Also das sind beides Extreme und Extreme sind per Definition falsch. Irgendwie, ne? Ich denke schon. Ja. Also das sind die Abgrenzungen, aber das Wahre ist da irgendwo in der Mitte, ne? Und ja, also ich finde, es war heute ein sehr spannendes Gespräch. Wir sind so weit gekommen, wie man da heute kommen kann. Ich glaube, das muss jetzt mal ein bisschen absitzen. Aha. Und ja, ich würde vorschlagen, ich lese jetzt mal dein Buch Klick und dann treffen wir uns wieder, oder? Ja, super. Ja, okay. Ich bin dabei. Aha. Ja, Gary, vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es war zeitweise natürlich schwierig zu folgen, aber meine Güte, ja, so ist es. Ne? Man muss sich halt ein bisschen schönes Mühe Thema geben manchmal. Ja. Sehr schönes Thema, riesiges Thema. Das ist es eigentlich, oder? Das ist alles. Ja. Ja. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass du nichts ausschließt. Ja? Dass du zwar schon eher das reduzierst irgendwo auf Dinge, die du eben falsifizieren kannst. Und das finde ich äußerst vernünftig. Im Endeffekt. Ja. Und wir könnten hier nicht sprechen, wenn es nicht Menschen gäbe, die das eben wirklich bis zum Exzess getan haben. Ne? Es gäbe kein Internet, es gäbe keine Computer, es gäbe nicht einmal elektrisches Licht. Es gäbe nicht einmal Rad wahrscheinlich. Und also das muss man jetzt da alles ein bisschen im Hinterkopf behalten. Mhm. Auch wenn manche jetzt mit dir nicht einer Meinung sind, so what? Wann sind wir schon alle einer Meinung? Also es gibt niemanden auf der Welt, mit dem ich einer Meinung bin. Ja, ja. Das lebt von solchen Spannungen. Also in der Dramaturgie, es gibt immer der Obstacle Character, also der Main Character und Obstacle Character. Und die setzen sich, miteinander auseinander. Und so kann man lernen, so kann man dann den Stein polieren. Ja, und das ist spannend. Ne? Wenn man nur zum Chor predigt, das ist nicht spannend. Zumindest für mich nicht. Okay, Gary, ich wünsche dir einen sehr schönen Abend, einen Restabend. Wir bleiben auf jeden Fall natürlich in Verbindung und wir treffen uns, würde ich sagen, gegen Ende des Jahres wieder. Ja, wunderbar. Okay. Ja? Schönes Wochenende und alles. Okay, ja? Dir auch. Ja. Tag. Ja. Ja. Danke dir. Tschüss. Ciao. Crop FM. Aus der Vorstadt der Wirklichkeit. Das nächste Mal Crop FM findet in genau 2 Wochen am 28. April 2017 statt. Same time, same station, same stream. Und es geht um Sterndeutung. Da wird es bisschen einfacher wahrscheinlich, dem Ganzen zu folgen, hoffe ich. Aber dafür habe ich gleich 2 Gäste, nämlich Ursula, sie ist Astrologin und einige kennen sie wahrscheinlich aus der Facebook-Gruppe. Ja, es gibt eine Crop FM Facebook-Gruppe und dort ist sie Moderatorin und sie macht das ausgezeichnet und ich bin sicher, sie ist eine ebenso gute Astrologin. Astrologie, man mag davon halten, was man will, aber irgendwie ist es auch spannend. Ich habe vor 15 Jahren, 16 Jahren einmal Sendungen darüber gemacht und seither nicht mehr, aber irgendwie, ja, finde ich doch interessant. Nämlich und es gibt noch einen zweiten Gast und das ist Rolf Freitag. Und er betreibt eine Schule für astrologische Psychologie in Heiligenhaus. Auch sehr interessant, eine völlig neue Richtung. Auch ein sehr spannender Mann. Ich habe aber nur mal kurz mit ihm telefoniert, mich ein bisschen da informiert über seine Arbeit. Ich glaube, dass sich die beiden noch sehr gut ergänzen werden. Also Astrologie oder Sterndeutung, das Thema der nächsten Sendung am 28.04.2017. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. today, passing by. All that was gone lies ahead, stepped into my